Wie geht's? Wollen Sie mit mir singen? Wollen Sie mit mir einen guten Abend verbringen? Ja? Kommen Sie mit mir. Einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich weiß nicht, bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Bin ich ein Tier? Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Schönen guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Tja, es war einmal die Utopie der sexuellen Befreiung, das Programm der sexuellen Revolution. Das ist lange her. Heute ersinnen Leute, die sich progressiv und queer oder links dünken, Konzepte wie das der Kontrasexualität oder gar der Asexualität. Mein Sexleben ist schwer zu beschreiben. Sie hat einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex. Dazu haben wir heute vier Beiträge, die solcher Art sexuelle Konterrevolution beleuchten. Ich weiß nicht, wo ich es tun soll. Als erstes: Der diskrete Charme der Onanie. Magnus Klaue erinnert an den französischen Yeye-Pop der 60er Jahre, an den vergessenen Zusammenhang von Leichtigkeit und Freiheit. Ein Tier mit bösen Sitten, ich bin maskulin. Als zweites haben wir dann Auszüge aus dem Buch Vögeln ist schön, hysterisch, androgyn, hermaphrodit, in dem sich Ulrike Haider, Jahrgang 1947, der Frage widmet, was unter dem Zeichen von Gender und Postfeminismus von der revolutionären Aufladung der Sexualität geblieben ist. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Liebe durch. Es folgt ein längerer Vortrag von Liliana Radonitsch. Mit dem Sex. Sigmund Freud und seine feministischen Kritikerinnen. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Und zum Schluss nochmal Magnus Klaue mit einem Text namens Das gelebte Nichts. Meine Libido ist ein Fiasko. Besonders stark ist von der Verkümmerung des ästhetischen Sensoriums die Musik betroffen. Nun war Unterhaltungskunst nie nur Affirmation des Bestehenden, sondern stets auch das schlechte Gewissen der Hochkultur, die zur höchsten Form ästhetischer Erkenntnis nur um den Preis des gesellschaftlichen Privilegs werden konnte. Schon der Kritik der Kulturindustrie war Amüsement nicht einfach ein Schimpfwort, sondern stand ein für jene freie Geselligkeit, um die die Spaltung der Kultursphären das zu Kunden entmündigte Publikum betrügt. Anschaulich wird das an einer Zäsur in der Geschichte der französischen Unterhaltungsmusik. Diese unterscheidet sich von der angloamerikanischen darin, dass sie sich an einem hochkulturellen Kanon zu messen hat, und von der deutschen, in dem in ihr immer mal wieder der Zusammenklang von Lust und Geist gelingt. Mitte der 60er Jahre war das Chanson, vormals bedeutendstes Genre musikalischer Unterhaltung in Frankreich, zur Hohlform geworden. Zwar entstanden immer noch Stücke von großer Eindringlichkeit, so ist Charles Aznavours Tu te laisses aller, auch in seiner deutschen Version Du lässt dich gehen, eines der wahrhaftigsten und erschütterndsten Liebeslieder, die je geschrieben wurden. Ansonsten aber war das Chanson Inbegriff zur Hochkultur aufgemotzter Trivialkunst, die lyrischen Bombast mit einem schalen Emotionen- und Gestenrepertoire verband. In dieser Zeit entstand, initiiert durch den vom Chanson kommenden Serge Gainsbourg, eine ihre Verdinglichung scheinbar leichter Hand feiernde Musikform, die eine Reihe junger Sängerinnen, am prominentesten France Gall, Jane Birkin, Françoise Hardy und Sylvie Vartan, über mehr als ein Jahrzehnt populär machte. Im Mai 1964 wurde diese Musik vom amerikanischen Magazin Life in Anlehnung an das Yeah Yeah der Beatmusik Yeah Yeah Pop getauft. Das in den Augen republikanischer Kulturschützer Skandalöse dieser Musik war denn auch ihr Amerikanismus. Die Verknappung der oft episch überladenen Chansonform auf höchstens 3 Minuten, das unbekümmerte Verhältnis zur technischen Produziertheit der Musik, die flotte Versachlichung emotionalen Tiefsinns, der lässige Umgang mit kulturindustriellen Klischees. All das wurde als umso anstößiger empfunden, als es mit doppelbödigem Sprachwitz und einem das Beste des Chanson bewahrenden Sinn für intimen Ausdruck einherging. Indem er die von Pomp überfrachtete französische Populärmusik selbstironisch und anstrengungslos aufs Niveau der amerikanischen Unterhaltung brachte und offenbarte, wie altbacken und gefühlsschwiemelig die populären musikalischen Hervorbringungen der Kulturnation geworden waren, zog der Yeah-Yeah-Pop Ressentiments gegen Oberflächlichkeit, Kommerz und Leichtlebigkeit auf sich. Die Bedeutung, die der Sexus in ihr hat, würde dieser Musik heute, wäre sie bekannter, einen Ehrenplatz in der Feindesgalerie der Antisexisten sichern. Besonders France Gall, in deren Liedern Kindheit und Pubertät eine wichtige Bedeutung haben, könnte froh sein, nicht mit der Parole »Lolita, go home« von der Bühne gejagt zu werden, die wiederum Titel eines Liedes ist, in dem Jane Birkin 1975 die Kränkungen einer als Flittchen diffamierten jungen Frau beschreibt, die wegen ihrer vermeintlichen Frühreife mit einer Mischung aus Neid und Verachtung bedacht wird. Bekannt geworden ist France Gall 1965 mit dem von Gainsbourg geschriebenen Poupée de Cire, Poupée de Son, in dem die Sängerin sich als Puppe aus Wachs und aus Klang beschreibt, deren Identität sich in den zirkulierenden Tonträgern materialisiert. Die deutsche Version des Liedes hieß übrigens »Das war eine schöne Party«. Die deutschen Varianten der Lieder des Yeah-Yeah-Pop hatten, obgleich sie in der Schlagersparte, in der sie vermarktet wurden, einen Zivilisationssprung darstellten, mit den Originalen wenig gemein. Erotische Nebenbedeutungen wurden hier konsequent getilgt. In den folgenden Jahren sang Gall, meist zu Texten von Gainsbourg, aber auch von Philippe Labreau, Pierre Saccard und ihrem Vater Roger Gall, von Zweideutigkeiten unbekümmert über Aspekte kindlicher und pubertärer weiblicher Sexualität. Der Song Polichinelle, das Wort bezeichnet eine Kasperlefigur, aber auch ein offenes Geheimnis. Polichinelle erzählt von einer Puppe, die sich, wenn das Mädchen allein ist, in ihrem Bett in einen Prinzen verwandelt, aber an den angestammten Platz zurückkehrt, sobald die Mutter das Zimmer betritt. Eine offensichtliche Onanie-Metapher. Das Stück Nunur von libidinösen Regungen gegenüber einem Teddy, der zum besten Freund wird. Der Song Les Leçons Particulières vom Sprachunterricht als Ort erotischer Erfahrungen. Das Musikvideo zu J'ai retrouvé mon chien, in dem ein Kind sich freut, seinen entlaufenen Hund wiedergefunden zu haben, zeigt Gall, wie sie alte Männer, darunter augenscheinlich ein Bettler und ein Pfarrer, wie eine Swinging Sixties Domina am Halsband führt. Les Sucettes handelt von einem Mädchen, das für sein Leben gern Anislutscher schlägt. Im Video zum Lied tanzt eine Gruppe Männer mit Kondomen ähnelnden Riesenhüten auf dem Kopf zu süßlicher Wiegenliedmusik. Schon die eher Monty Python evozierende Ikonografie zeigt, dass hier keine männlichen Projektionen bedient werden. Männer kommen in diesen Liedern eher als diffuse Randfiguren vor. Stehen sie mal im Mittelpunkt, eignet ihnen eher etwas Mädchenhaftes, wie dem Prinzen, der in France Gals Une Prince Charmant als Verkörperung einer Kindheitssehnsucht erscheint, der kein Mensch gerecht wird, was das reale Leben aber nicht entwertet, sondern erst recht zum Abenteuer macht. Oder dem hippiesken Sänger, der dem lyrischen Ich in Les Rubans et la Fleur von der Bedeutung seiner als Erinnerung vergangenen glücksdienenden Sammlung bunter Bänder erzählt. In France Gals Nous ne sommes pas des anges, ebenfalls von Gainsbourg geschrieben, figuriert die Mädchenwerdung der Männer und Jungenwerdung der Frauen, das offenherzige Eingeständnis der Fassadenhaftigkeit des erwachsenen Geschlechtscharakters als Voraussetzung der Verwandlung der Erde ins Paradies. Was diese Lieder heute in einer Zeit rigiden Kinderschutzes anstößiger als zu ihrer Entstehung macht, ist die von keinem schlechten Gewissen getrübte Leichtigkeit, mit der Objekte kindlicher Sexualität und Pubertätsfantasien als Steigerung der Lust an sich selbst präsentiert werden. Diese ist Voraussetzung der erfüllten Lust am anderen. France Gals Lieder aus den 60er Jahren über jugendliche Lieben erzählen von der Loslösung vom Elternhaus während der ersten Ferien ohne Mama und Papa, von der Erfahrung, einem Menschen, den man mag, in kleinen Marotten ähnlich zu werden und durch diese Selbstentrückung sich selber näher zu kommen, vom Zusammenhang von Liebe und Geheimnis und von dem Abscheu vor Männern, die Frauen traurig sehen müssen, um freundlich zu ihnen sein zu können. Das alles inklusive eines Trostliedes für den kleinen Sohn des ermordeten John F. Kennedy, Bonsoir John John, freilich mainstreamig, eingängig, eurozentrisch und heteronormativ, aber in der Vielzahl der entfalteten Impulse über das Affektrepertoire gewöhnlicher Unterhaltungsmusik weit hinausweisend. Dass der Je-Je-Pop als Ausdruck der sexuellen Revolution und der Geschlechteremanzipation verstanden wurde, muss man erst in Erinnerung rufen, in Zeiten, in denen die Monogamie durch einen Polyamorie genannten Sexualverkehrsverbund und das Patriarchat durch kollektive Verwandlung von Männern und Frauen in konformierende Ekelpakete überwunden werden soll. Ne t'en va pas, mon amour. Eine große Zahl der Lieder Gals, Birkins, Hardys und Vartans ist der Veralberung von Männern, vor allem in Gestalt des auf seine blühende Virilität stolzen Jungmannes gewidmet. Mädchen entschuldigen unbrutmäßiges Verhalten mit Hinweis auf die Verbote, die ihre Sehnsucht ersticken, sich zu vergnügen und die Welt zu entdecken. Oder stellen sich vor, wie banal viele Jungen erschienen, würde den Mädchen alles gewährt, was diese dürfen. Jane Birkins, Si ça peut te consoler, verspottet die Larmoyanz des verlassenen Liebhabers, der sich in seinem Leiden unverwechselbar wähnt. Und Françoise Hardy, die mit Tous les garçons et les filles einen traurig-schüchternen Vorläufer der Pärchenlüge von den Lassie Singers gesungen hat, erzählt in Je ne suis la pure personne von der Möglichkeit des Einklangs von Hingabe und Autonomie. Sylvie Vartan lobt in On a touche besoin d'un homme den praktischen Nutzen der Männer und regt in M'amuser ohne politische Absicht und nur aus frustrierender Alltagserfahrung heraus an, nicht auf den Partner zu warten, um sich zu amüsieren. France Gall klagt in den Songs Tu n'as pas le droit und Laissez-t'en le fil. Zu letzterem gibt es ein Video von ihr als Bio-Lehrerin, die einer Klasse die Beschaffenheit des Herzens erklärt. France Gall klagt hier das Recht ein, in einer Welt, in der man ständig betrogen wird, auch selbst untreu zu sein. Solche Aspekte des Je-Je-Pop mögen heutigen Emanzipationsbeamten bestenfalls putzig erscheinen. Gar nicht gefallen dürfte ihnen die völlige Abwesenheit von Häme, Verachtung und verstockter Auftrumpferei in diesen Liedern, die so gar nicht in eine Gegenwart passen, in der der Kampf für Emanzipation von protestantischer Sauertöpfigkeit untrennbar scheint. Anachronistisch sind Gall, Birkin, Vartan und Hardy in all ihren Unterschieden. Jane Birkin verkörpert eher die Garçon, die jungenhafte Frau. France Gall, das spitzbübische Schulmädchen. Françoise Hardy, das Nesthäkchen. Sylvie Vartan, den Typus der kühlen Madame. Anachronistisch insofern, als sie die Identifikation mit der eigenen Weiblichkeit, die Lust an weiblicher Mode und entsprechenden Formen des Selbstausdrucks, als Möglichkeit der Steigerung eigenen Selbstbewusstseins vorführen, das ohne Freude an sich selbst und die dadurch gesteigerte Freude anderer nicht entstehen kann. In Comme une Garçon reklamiert Sylvie Vartan für Frauen das Recht, ebenso viele Erfahrungen und Fehler wie Männer zu machen, nicht ohne das Glück zu preisen, von Männern als Frau geliebt zu werden. Françoise Hardy zeigt in Je suis d'accord die Geschlechterdifferenz und deren Rollenrepertoire nicht als Derivat von Herrschaft, sondern als Gesellschaftsspiel, das das Vergnügen aneinander zu steigern und den sozialen Zwang zu lockern vermag. In Raccroché, c'est une horreur, das Jane Birkin und Serge Gainsbourg im Duett singen, wird gar dargestellt, wie die Telefonanrufe eines Unbekannten bei einer Frau nach wiederholtem Kontakt verführerische Faszination hervorrufen, wofür sie sich heute wohl als Verharmloser von Stalking verantworten müssten. In ihrem koketten Amoralismus, der Gegensätze nicht leugnet, sondern als Herausforderung in einem Spiel annimmt, dass Klugheit, Witz und Freundlichkeit der Beteiligten vorausgesetzt auch gut ausgehen kann. Und in ihrer Hinwendung zur Oberfläche des Alltags ähnelt diese Musik den zur gleichen Zeit ins Kino gekommenen Filmen Eric Romers, die in ihrem literarischen, von nuanciertem Ausdruck geprägten Gestus der Gegenentwurf zum pseudo-avantgardistischen Guerillakino Jean-Luc Godards sind. Wie Romers Kino lässt sich der Yeye-Pop nicht in die Entgegensetzung von Hoch- und Trivialkultur sperren. In seiner beiläufigen Kunstlosigkeit und der Einfachheit seines Formenrepertoires unterbietet er geltende ästhetische Normen, im Spezifischen aber gelingen ihm Wendungen, die keine Poesie pure erreicht, etwa wenn das Glück, ohne Angst seiner selbst inne zu werden, als der Augenblick beschrieben wird, in dem man sich die Vergangenheit ohne Wörterbuch übersetzen kann. Oder wenn von einem illusionslos liebevollen Menschen, einem Faiseur de Plaisantriste, gesagt wird, er brauche keinen Augenarzt, um die Scheiße der Welt zu sehen. Wie ein solcher Blick gelingt, veranschaulicht diese Musik, die heute fast nur in verstreuten Kompilationen greifbar ist und durch ihre Verwandlung in Abhub der Geschichte ein vernichtendes Urteil über die Gegenwart fällt. Ulrike Haider hat Bücher zur internationalen Geschichte des Anarchismus, über Schülerproteste in der Bundesrepublik, zum Sadomasochismus und zum Wandel der Erotik in der Moderne veröffentlicht. In ihrem Buch »Vögeln ist schön« setzt sie sich, als im Zuge der 68er-Bewegung selbst an der sogenannten sexuellen Revolution Beteiligte, mit der Frage auseinander, was unter dem Zeichen von Gender und Postfeminismus von der politisch-revolutionären Aufladung des Sexus jener Jahre geblieben ist. Nach der Lektüre des Romans Shades of Grey und seiner Interpretationen war ich auf der Suche nach hedonistischen Annäherungen an das Thema Sexualität. Ich überlegte, wonach mir wohl selbst der Sinn stünde, wenn ich heute jung wäre. Würde ich nicht wie einst zu den sexuellen Avantgardisten gehören wollen? Ich begann also da zu suchen, wo ich solche vermutete, zunächst im kritischen, studentischen Milieu, in von Judith Butler geprägten queeren und queer-feministischen Zusammenhängen. Auch da stieß ich wieder auf die, die im Sadomasochismus eine Chance sehen, in diesem Fall eine politische. Das bewusste Spiel mit Macht und Ohnmacht und deren Zuspitzung, ebenso wie das mit den scheinbar natürlichen Gegebenheiten wie Geschlecht und Alter, heißt es in solchen Kreisen oft, könne zur Bewusstwerdung von Machtbeziehungen und Identitäten, zu deren Verhandlung und schließlich Dekonstruktion führen. Sadomasochismus als Movens von Gesellschaftsveränderung. Immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang ein Text, der 2003 auf Deutsch erschien und zahlreiche studentische Diskussionsveranstaltungen und Lesegruppen anregte. Die Rede ist vom kontrasexuellen Manifest der spanischen Gender- und Queer-Philosophin Beatriz Preciado. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Bei der Kontrasexualität, erklärt Preciado, geht es nicht um die Erschaffung einer neuen Natur, sondern um das Ende der Natur, die die Unterwerfung von Körpern durch andere Körper rechtfertigt. Wie im weiblichkeitsideologischen Feminismus alles Gute von der Natur kommt, ist in Preciados von Butler geprägtem Queer-Feminismus alles Natürliche von Übel. Ein Dogma, das sich in beiden Fällen verselbstständigt und ursprünglich widerständig gemeintes Denken entpolitisiert. Zur bösen, unterdrückerischen Natur gehört für Preciado wie für Butler die Heteronormativität, einschließlich der entsprechenden Sexualität zwischen Mann und Frau. Den Namen ihres Kampfbegriffs kontrasexuell leitet die Insider-Ikone aus Foucaults Forderung der Abwendung von der Sexualität im Sinn von Trieb und genitaler Praxis ab. Gleichzeitig greift sie die von ihm vorgeschlagene Produktion neuer, von den Genitalien unabhängiger Lustformen im Rahmen der sadomasochistischen Subkultur auf. Über Foucault und Butler hinausgehend gehören zu Preciados Feindbildern auch das Begehren, die Erregung und der Orgasmus, allesamt manipulative Produkte einer Sexualität im Dienste der Fortpflanzung. Vor allem den Orgasmus gilt es deshalb mittels ironischer Simulation und performativer Ironisierung zu dekonstruieren. Als Waffe im Kampf gegen die Fortpflanzungssexualität zwecks Etablierung der Kontrasexualität dient alles, was traditionell als abwegig oder pervers gilt, vor allem der Anus und der Dildo, ein Paar, das Vagina und Penis ablösen soll. Dem Anus kommt besondere Bedeutung zu, weil er beiden Geschlechtern gemeinsam ist. Und auch der Dildo ist etwas, das alle haben können. Prädestinierte Subjekte solcher Subversion sind wie bei Butler Tunten, Batsche, Lesben und Transmenschen. Kontrasexualität ist für Preciado eine Technologie. Sexuelle Praktiken aus den schwulen Sadomaso-Subkulturen wie das Fisten gelten ihr als Beispiele kontrasexueller Hochtechnologie. Die Erweiterung und Anwendung solcher Praktiken werde der kontrasexuellen Gesellschaft zum Durchbruch verhelfen. Die Arbeiter des Anus sind die neuen Proletarier einer möglichen kontrasexuellen Revolution. In der Aufbauphase der kontrasexuellen Gesellschaft muss nicht nur intensiv an der Resexualisierung des Anus, sondern auch an der Resignifikation und Dekonstruktion der Macht des Penis gearbeitet werden. Das geschieht vor allem mittels des Dildos, dessen Qualität fast jeder Körperteil oder Gegenstand annehmen kann. Die Finger, die Zungen, die Vibratoren, die Gurken, die Karotten, die Arme, die Unterschenkel, die ganzen Körper etc. Als Inbegriff der Kontrasexualität beschreibt Preciado einen Auftritt des amerikanischen Extrem-Performance-Künstlers Ron Athey, der sich eine schwarze Sonne um den Anus tätowieren ließ. Athey bringt seine Genitalien mittels einer eingespritzten Salzlösung zum Anschwellen, sodass sie eher einem äußerlichen Uterus als männlichen Sexualorganen gleichen. Nackt besteigt der Künstler dann einen Thron und steckt sich lange Nadeln ins Gesicht, an denen er eine goldene Krone befestigt. Diese mache ihn zur Königin, indem sie sein Gesicht einer Streckfolter aussetzt. Er ist die Braut, deren jungfräuliches Loch von einer schwarzen Sonne erhitzt wird, bereit für eine einsame Hochzeitsnacht. Auf allen Vieren zeigt die Königin dem Volk ihr Loch. Danach fickt sich der Künstler mit zwei an seinen Stöckelschuhen befestigten Dildos in den Arsch. Aus dieser dornengekrönten Selbstfolter leitet Preciado eine kontrasexuelle Übung ab, die sie ihren Lesern empfiehlt, um den analen Selbstfick mit dem Crossdressing zu verbinden. Bei einer anderen Übung, die für drei Personen gedacht ist, soll ein Dildo auf einem Kopf zitiert werden. Einem der Beteiligten werden dafür die Haare geschoren und er bekommt einen Dildo auf die Glatze gemalt. Während man ihm den Kopf reibt, muss er rot gefärbtes Wasser ausspucken und einen Schrei ausstoßen, mit dem er den Orgasmus simuliert. Übungen wie diese sind in Preciados Utopiegesellschaft Pflicht für alle Mitglieder, die in einem kontrasexuellen Gesellschaftsvertrag miteinander verbunden sind. Mehrere Stunden am Tag müssen sie dieser harten, schmerz- und unlustbereitenden Arbeit widmen, die der Umerziehung der Menschen dient. Einzelne Verträge nach dem Vorbild der sadomasochistischen Subkultur regeln die zwischenmenschlichen Beziehungen nach der Abschaffung von Zweigeschlechtlichkeit, Ehe, Homo-Ehe, Familie und Elternschaft unter der Voraussetzung absoluter Trennung von Sexualität und Fortpflanzung. Paarbildung, Romantik und Eifersucht gilt es bloßzustellen und zu ächten. Die kontrasexuelle Beziehung zwischen mehreren Partnern gilt nur für einen vertraglich festgelegten Zeitraum, niemals für das ganze Leben. Das Wechseln und Verändern der Rollen muss im Vertrag verankert sein, der auf keinen Fall asymmetrische und naturalisierende Machtbeziehungen und keinen Fortpflanzungsakt zulassen darf. Wer Kinder zeugen will, darf das tun, allerdings in der Retorte, hat aber kein Recht auf Elternschaft. Das Neugeborene hat dafür ein Recht auf kontrasexuelle Erziehung durch die Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die die Grenzen von öffentlicher und privater Sphäre neu verhandeln und dekonstruieren soll. Ein kalter Hauch weht aus den Seiten dieses Kultbuches, das noch einmal versucht, Sexualität mit Politik, das Private mit dem Politischen zu verbinden. Preciados grammatologisch-technologisches Konstrukt aber ist ungleich realitätsferner als die Sexpol-Bewegung Wilhelm Reichs, ihre Neuauflage in den 60er Jahren oder die Gründung der Kommune 1. Vergleichen könnte man es eher mit feministischen Separationsutopien oder Otto Mühls faschistoider AAO-Kommune aus den 70er Jahren. Das nur nebenbei genannte Ziel, die Menschheit von der Unterdrückung durch Klasse, Race, Sex, Gender und Gattung zu befreien, verschwindet hinter dem Kampf gegen Heteronormativität und Sexualität, wie einst im essentialistischen Feminismus die Gesellschaftskritik hinter der Kampfansage gegen Mann und Penis. Zur Produktion des neuen kontrasexuellen Menschen ohne Geschlecht, Trieb, Lust und Orgasmus bedarf es strikter Regelungen und mühseliger Arbeit. Sexueller Genuss ist verpönt. Die rituellen Pflichtübungen zum Abgewöhnen der Lust, wie wir sie kennen, erinnern an Teufelsaustreibungen. Und die angestrebte generelle Transformation des Körpers gleicht erklärtermaßen den spirituellen Praktiken extremer Meditation oder der Body Art, sodass die Nähe zur Religion unübersehbar ist. Preciado verbindet das Erbe Desaads mit dem des Puritanismus und einem Schuss Stalinismus. Die Religion ist der Kitt, der diese Elemente zusammenhält. Das kontrasexuelle Manifest ist ein Menetekel der schlimmsten Art. Deprimiert von der Vorstellung, dass junge Menschen sich für die Abschaffung der Sexualität begeistern können, suchte ich weiter nach weniger trüben Äußerungen zur menschlichen Lust. Kurzzeitig hoffte ich, in der linksradikalen, autonomen und anarchistischen Szene etwas dazu zu finden. Worauf ich dort aber stieß, war nicht minder enttäuschend. Sexualität wird fast ausschließlich im Zusammenhang mit Vergewaltigung, sexualisierter Gewalt, sexistischen Übergriffen und verbalsexistischen Beleidigungen von Seiten der eigenen Anhänger thematisiert. In besetzten Häusern, antifaschistischen und anarchistischen Zentren, scheint es von Vergewaltigern und sexistisch versauten Männern nur so zu wimmeln. Bei Hausbesetzungen und Hausbesetzerpartys scheinen in dunklen Ecken angesoffene Kerle wehrlose Frauen zu belästigen oder zu vergewaltigen. Frauengruppen plädieren für absperrbare Schlafbereiche und Rückzugsorte für Frauen, Lesben und Transpersonen. Sie organisieren Workshops zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und bieten Selbstverteidigungskurse an, um dem Übel zu begegnen. Erotische Gewalt, Demütigung und Machtausübung, von den einen als lustvolles oder gar politisch wertvolles Spiel empfunden, scheint anderen als allgegenwärtige Gefahr zu drohen, gegen die sie sich schützen müssen. Ob linksradikale Männer und Hausbesetzer heute wirklich so viel schlimmer sind als zu meinen Zeiten? Als ich Anfang der 70er Jahre, anarchistisch fühlend, in besetzten Häusern lebte, kann ich mich an Übergriffe wie die beschriebenen nicht erinnern. Es gab einen Fall von Vergewaltigung durch einen, im Übrigen nur bedingt zurechnungsfähigen Haschisch-Dealer, der in besetzten Häusern verkehrte, keineswegs aber dauernde Belästigung und Bedrohung. Sollten die sich steigernde Gewalt in der Pornografie und die ideologische Etablierung von Schmerzlust und Macht-Ohnmacht-Erotik entgegen der Behauptung der meisten Sexualforscher etwa doch auf die Menschen abfärben? Oder sind vielleicht die Gruppen, die heute Häuser besetzen, sozial gemischter und deshalb unberechenbarer als das weitgehend studentische Milieu meiner Jugend? Oder etabliert sich auf dieser Szene erneut das puritanische Erbe des Feminismus? Eine Frage, die ich hier nicht beantworten kann, weil es mir an genauen Informationen fehlt. Sur la terre, vous avez des docteurs. Ein weiterer Rechercheabstecher zur Polyamorie, den ich danach unternahm, führte mich in die nächste Sackgasse. Die Veröffentlichungen der heute fast ausnahmslos unpolitischen Anhänger der sogenannten freien Liebe beschäftigen sich vor allem mit dem Thema Eifersucht. Wie man dieses Gefühl reflektieren, diskutieren, vermeiden oder überwinden kann, scheint das zentrale Problem der Mehrfachliebenden zu sein. Von der körperlichen Lust, der all diese Anstrengungen doch dienen sollten, ist ebenso wenig die Rede wie bei den Transsexuellen. Herauszufinden, warum das so ist, wäre das Thema eines weiteren Buches. Um aber auf der Suche nach Spuren hedonistisch gedachter Sexualität nicht allzu viel ausgelassen zu haben, nahm ich mir noch die beiden erfolgreichsten der angeblich sexuell tabubrecherischen Bestseller des gehobenen Literaturbetriebs der letzten Jahre vor. Zunächst das Buch Feuchtgebiete aus dem Jahre 2008, das sich 2 Millionen Mal verkaufte und inzwischen verfilmt wurde. Autorin ist die mehrmals preisgekrönte Fernsehmoderatorin Charlotte Roche, eine hübsche, elegante und charmante Frau. Zur Buchmesse trug sie ein langes, hochgeschlossenes Kleid, darüber, nur für Eingeweihte erkennbar, einen Sadomaso-Gürtel. Damit könne man auf dem Mann reiten, erklärte sie der Reporterin strahlend. Roche versteht sich als Feministin und empört sich über die noch immer nicht aufgehobene Ungleichbezahlung von Frauen. Ebenso bedauert sie das noch immer vorherrschende Mäuschenverhalten ihrer Geschlechtsgenossinnen und die dazugehörige Passivität im Leben wie in der Sexualität. Rochs spezielles Anliegen ist die Befreiung der Frauen von der Vorstellung, dass geruchlose Sauberkeit, perfekte Intimhygiene und das Ausblenden des Analbereiches aus der Sexualität sie begehrenswert mache. Um das Gegenteil zu beweisen, schickt sie die Leserin mit ihrer Protagonistin Helen auf eine Reise der Körpererkundung, auf der sie alles Unsaubere und Unästhetische glorifiziert. Eine offensichtliche Überkompensation dessen, was die Befreierin überwinden will. Kack- und Pissgerüche werden gegen Parfums und Deos ausgespielt. Die Einzelheiten der Krankengeschichte bzw. Schmerzreise der wegen einer Analfissur im Krankenhaus liegenden Helen stehen mädchenhafter Schamhaftigkeit gegenüber. Helen setzt zwanghaft Duft-, Schleim- und Blutmarken auf Klobrillen, in Fahrstühlen und im Bett. Sie verschluckt Nasenpopel, Muschischleim, Schorf oder Kotze. Das Überschreiten der Ekelgrenzen geschieht laut Roche im Dienste des menschlichen Körpers, wie er ist, und damit im Sinne von echtem Sex, der riecht und schmeckt und schmutzige Geräusche macht. Als Anhängerin der Evolutionspsychologie spricht sie auch von Neandertaler-Sex. Die in Feuchtgebiete beschriebenen Geschlechtsakte verlangen von den Beteiligten ehrgeizigste Ekelüberwindung und, einmal mehr, vor allem Leistung. Helen ist stolz darauf, dass sie unter bestimmten schwierigen Bedingungen zum Orgasmus kommen kann. Bei der Fellatio ist sie bemüht, sich den Schwanz so tief wie möglich in den Hals zu stecken. Macht optisch richtig was her. Da sehe ich aus wie eine Schwertschluckerin. Das Prahlen mit dem Brausekopf in ihrer Vagina und dem dazugehörigen Schlauch im After weisen in dieselbe Richtung. Und die Schmerzverherrlichung, die darin anklingt, bestätigt, was die Autorin über weibliche Sexualität denkt. Frauen sind total masochistisch, sagte die angebliche Feministin in einem Interview mit dem Spiegel. Was sie von Sexualität im Allgemeinen hält, verliet Roche im Interview mit dem Playboy. Sex, erklärte sie, sei eine dreckige Angelegenheit. Das sind doch die besten Abende überhaupt, wenn es um so etwas geht. Wenn man besoffen über Sexunfälle redet oder über Sex gemischt mit Medizin. Das ist es doch, was die Menschen wirklich interessiert. Pimmel, Muschi und Aua. Das erinnert an dreckige Witze, vor allem Ärztewitze, erzählt an Männerstammtischen, die Ausdruck unterdrückter, pornografisch entstellter Sexualität sind, wie es die Linke glaubte. Das jedoch ist es, was Roche, die sich zur bedingungslosen Pornografiebefürwortung bekennt, am Anfang des 21. Jahrhunderts mit allen Mitteln zu verteidigen sucht. Nur logisch ist es, dass diese als notwendig ekelhaft verstandene Sexualität wie einst von Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden muss. Roche wird ihrer Tochter den Genuss von Pornos erst mit 18 Jahren erlauben und ihr Buch Feuchtgebiete soll sie erst mit 21 Jahren lesen dürfen. Sie selbst lebt monogam, seit sie verheiratet ist, und die Familienwerte stehen über allem, wie man es in einem dem Buch vorangeschickten Motto entnehmen kann. Die Autorin bekennt darin, sehr viel von der Altenpflege im Kreise der Familie zu halten und auch, dass sie sich als Scheidungskind nichts mehr wünscht als die Versöhnung und Wiedervereinigung ihrer Eltern. Wenn diese einmal alt und pflegebedürftig sind, dann wird sie deren neue Lebenspartner in Altersheimen abstellen, um Vater und Mutter endlich den eigenen Willen aufzwingen zu können. Dann pflege ich meine geschiedenen Eltern zu Hause, wo ich sie in ein und dasselbe Ehebett reinlege, bis sie sterben. Das ist für mich die größte Vorstellung von Glück. Die längst erloschene Liebe des Elternpaares, neu aufgezwungen von der sich nach Familienidylle sehnenden und moralpredigenden Sadistentochter. welch grauenhafte Vorstellung. Ich muss an das einander hassende Elternpaar der 50er Jahre denken, das sich nur um der Kinder willen nicht scheiden ließ. In der Verfilmung von Feuchtgebiete, die 2013 in die deutschen Kinos kam, wird Roches Motto für mehrere Szenen penetrantester Familiensentimentalität ausgeschlachtet. Der Stern konstatierte treffend: Es ging nie um den Po, sondern immer nur ums Herz. Charlotte Roches Roman dürfte seinen Erfolg ähnlich wie Shades of Grey seiner Mischung aus scheinbarem Tabubruch und Konservatismus verdanken. Zwei Jahre nach Feuchtgebiete erschien Axolotl Roadkill, das literarische Debüt von Helene Hegemann, der damals 17-jährigen Tochter des bekannten Theaterregisseurs Karl Hegemann. Im Gegensatz zu Roches konservativer Moral in pornografischer Verkleidung war es in Hegemanns Fall eine in Grausamkeit und Misanthropie schwelgende Unmoral, die der Autorin zum Kultstatus verhalf. Das Alter Ego der Teenager-Autorin Mifti wichst gerne zu qualitativ hochwertigen Hardcore-Pornos. Ihre Patchwork-Geschichte ist von Analsex, Tränen und Leichenschändung geprägt. Sie erzählt von Sadomaso-Orgien in der Berliner Diskothek Berghain und bei Fetischpartys. Sie fantasiert, dass sie von ihrer Mutter gehäutet wird und fühlt sich wie eine einzige große Wunde. Miftis lesbische Freundin stellt sich vor, 4 Metallspitzen in das Fleisch unter dem Kiefer einer Unbekannten zu rammen. Sie selbst spricht davon, ihre Freundin an einen Tisch zu fesseln und ihr einen Käfig mit einer Ratte auf die Brust zu setzen. Weil auf dem Käfig glühende Kohlen liegen, versucht die Ratte einen Ausweg durch das Opfer zu nagen. Die Kritiker überschlugen sich mit Lobeshymnen und nur etwas so Schwerwiegendes wie ein Plagiatsvorwurf konnte den Preis der Leipziger Buchmesse und weitere Elogen verhindern. Bevor das junge Genie als Abschreiberin entlarvt wurde, schwärmte Maxim Biller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von der poetischen Schönheit der Selbstzerstörung und von der Schussfahrt einer ganzen Generation ins tiefe Tal des Gewaltsex, des schlechten Drogen- und Alkoholrauschs, des Horrorfilmwahnsinns. Mit dem Seufzer »Große, unvergessliche Literatur« schloss er seine ehrfürchtige Rezension. Ursula Merz nannte Axolotl Roadkill im Deutschlandfunk ein »nachtschwarzes, böses und boshaftes Frühlingserwachen« und resümierte: »Stürmische, furiose Negativität treibt die Prosa dieses Romans vorwärts.« In der Frankfurter Rundschau schrieb Peter Michalczyk: Hegemann werfe dem Leser eine ganze Wagenladung brennender Intensität vor die Füße. Sätze seien das, die durch das trübe Tröpfeln der Gegenwart wie ein Sturzbach herabrauschen. Maria Delius schließlich pries in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Härte, Brutalität und Vulgarität des Textes und erklärte: Helene Hegemann zielt mit ihrem Buch mitten in den Kern unserer Konsenskultur. Als wenn es nicht ad nauseam wiederholt worden wäre. Noch einmal wird das libertine Dogma bemüht. In einer Zeit, in der alle Konventionen, ob literarisch oder sexuell, überschritten seien, sehnten wir uns verzweifelt nach weiteren Überschreitungen. Die erotischen Gewaltfantasien aus der Feder einer Minderjährigen und ihr düsteres Bild von Sexualität kommen da gerade recht. Realen Sex hat Mifti am Ende einer Party auf einem nassen Betonfußboden, wo sie sich aus diversen Gründen wahnsinnig lange in den Mund ficken lässt. Nicht viel besser die Vergewaltigung durch einen Taxifahrer, die sie trotz aller Widerwärtigkeit zu genießen scheint. Sex, heißt es logischerweise, sei ja immer ein gewalttätiger Akt. Wie sie wirklich über Sexualität zu denken scheint, legt folgendes Bekenntnis nahe: Ich habe ein Problem mit Sex, weil Sex der bedingungslosen Liebe entgegenwirkt, die ich will. Und nichts anderes ist als ein egoistischer, tierischer Trieb, der die Menschen, die ich liebe, als fremdgesteuerte Reflexbündel entlarvt. Sexualität ist niedrig, tierisch und egoistisch. Die Liebe bedingungslos und edel. Sogar aus den 200 Seiten nihilistisch-antimoralischer Ergüsse der zornigen Jungfer Hegemann, die auf alle Konventionen einschlägt, erhebt sich unverdrossen das älteste Argument gegen die fleischliche Lust. Der Vorwurf des Tierischen, ausgespielt gegen die über alles erhabene, geistig-seelische Liebe. Das wurde meiner Generation von all den Kinderschützern vermittelt, die uns so lange wie möglich vor dem Übel der Sexualität bewahren wollten. Die minderjährige Libertine der 2000er-Wende kommt selbst zu dieser Erkenntnis, nachdem sie sich literarisch auf den höchsten Höhen der sexuellen Grenzüberschreitung bewegt hat. Vögeln, so schien es mir bei dieser Lektüre, wird nie wieder schön sein. Im Sinne der Einleitung möchte ich mit einem Zitat Freuds beginnen, zum Thema oder auch nicht, das werden wir noch erörtern. Eine Frau, die an innerer Unruhe leidet, sollte einen Arzt aufsuchen oder Einkäufe tätigen, so Freud. Oder auch, es sei die Pflicht des Mannes, seine Frau vor ausführlichen sexuellen Details zu schützen, selbst wenn sie in eine medizinische Form gekleidet seien. Und weiter, eine intelligente und selbstständige Frau verdiene Lob, weil sie in dieser Hinsicht wie ein Mann sei, so Freud. 1883 schrieb er dann auch an seine Frau Martha, ich zitiere, Gesetzgebung und Brauch haben den Frauen viel vorenthaltene Rechte zu geben, aber die Stellung der Frau wird keine andere sein können, als sie ist. In jungen Jahren ein angebetetes Liebchen und in reiferen ein geliebtes Weib. Es lassen sich zahlreiche solcher Zitate finden, mit denen man Freud, wie wir schon gehört haben, recht schnell als einen patriarchalischen Mann oder Sexisten abtun kann. Fast genauso müßig ist es dann auf der anderen Seite zu betonen, dass sich Freud für die Rechte der Frauen einsetzte, insofern als andere Analytiker 1910 die Psychoanalytische Vereinigung für Frauen unzugänglich machen wollten. Oder auch zu betonen, dass er mit der Psychoanalyse einen Beruf geschaffen hat, in dem um 1930 international 30% der Analytiker und Analytikerinnen Frauen waren, während sie etwa in der Medizin 4-7% des Personals ausmachten und in der Rechtswissenschaft gar 1-5%. All das geht jedoch am Kern der Fragestellung, die uns heute beschäftigen wird, vorbei. Ein bisschen relevanter ist dann auch schon, dass Freud als erster die weibliche Sexualität als genauso ausgeprägt wie beim Mann zunächst einmal festgestellt hat. Und dies zu einem Zeitpunkt, als die sogenannte Wissenschaft Frauen noch für asexuell oder zumindest mindersexuell hielt. In Freuds Psychoanalyse erscheint die Mutter dann auch nicht mehr in der konservativen Rolle als Ernährerin und Erzieherin, sondern als sexuelles Wesen, genauer gesagt als die Urform jeder späteren sexuellen Befriedigung. Durch die Erkenntnis auch, dass Hysterie nichts mit der Gebärmutter zu tun habe, sondern mit verdrängter Sexualität und auch bei Männern vorkommt, prangerte dann Freud auch offen die Brüder und ungleiche Moral an, unter der Frauen zu leiden hatten. Doch heute soll es über all diese Dinge hoffentlich hinausgehend darum gehen, die Freudsche Weiblichkeitstheorie und dann aber auch vor allem die Diskussion der einerseits notwendigen und andererseits idiosynkratischen Kritik an dieser Theorie zu erörtern. es sind vor allem die feministischen Theoretikerinnen, die mitunter schärfste Kritik an der freudschen Psychoanalyse übten. Sie als patriarchal verteufelten, als frauenfeindlich, sexistisch und so weiter. Bereits in der Frühphase der Psychoanalyse hatten von Freud sich theoretisch entfernende Psychoanalytikerinnen wie Melanie Klein und Karen Horney eigene Theorien über die Entwicklung der Weiblichkeit formuliert, in denen sie die schwerwiegenden Konsequenzen aus der freudschen Weiblichkeitstheorie zum Teil einfach leugneten und eine frühe Ausbildung der Weiblichkeit postulierten und den Penisneid nicht als ein Wunsch des Mädchens nach einem eigenen Penis anerkannten, sondern als ein bloß sekundäres Phänomen abtaten. Der Penis sei ein libidinöses Objekt und die vaginale Empfangsbereitschaft hingegen das Primäre. Eine modifizierte Theorie der weiblichen Entwicklung setzte sich aber bei diesen freudnahen Psychoanalytikerinnen nicht durch. Viel später sollte dann Judith Butler, wie viele andere zuvor, Freuds Postulat, die Anatomie sei Schicksal, verwerfen, um ihre eigene Erklärung im entgegengesetzten Extrem anzusiedeln und das biologische Geschlecht, also Sex, ebenso wie das Soziale, nämlich Gender, als Konstrukt zu postulieren. Sie vertrat und vertritt ja die Auffassung, dass Geschlecht ausschließlich eine soziale Kategorie darstellt, die dem Körper ein biologisches Geschlecht einschreibt. Es ist aber interessant, finde ich, dass Butler meistens als auf der Psychoanalyse aufbauende Theoretikerin beschrieben wird, wo sie doch, würde ich sagen, bloß manche Bezeichnungen übernimmt. So kann das ödipale Szenario nach Butlers Interpretation auch im Gegensatz zu Freud nicht in einem bestimmten Lebensalter des aufwachsenden Kindes verortet werden, sondern in ihr, der ödipalen Situation, befinden wir uns von Anfang an. Bleibt so etwas vage. Entsprechend auch ihrer Absicht der Dekonstruktion der biologischen Zweigeschlechtlichkeit und der Verabsolutierung sowohl des positiven als auch des negativen Ödipuskomplexes spricht Judith Butler dann auch von einer ursprünglichen sexuellen Liebe des Sohnes zum Vater, welche nur aufgrund des Verbots der Homosexualität aufgegeben werde. Das heißt, Freuds Erkenntnisse über die infantile Sexualität und ihre Entwicklung von der oralen über die anale und phallische Phase wird verworfen. Beim Hinweis auf die Last der Kultur, welche mit der Ausbildung des Über-Ichs verinnerlicht wird, ein zentrales Motiv in der freudschen Psychoanalyse, da fehlt bei Butler die relativ zentrale Rolle der Ekelschranke, die überwunden werden muss, die Rolle des Inzest-Tabus und der Aufgabe der polymorph-perversen Sexualität. All das spielt bei Butler kaum oder gar nicht eine Rolle. Nur das Verbot der Homosexualität wird betont. Und dadurch also diese Zurichtung des Individuums in unserer Gesellschaft auf den Zwang zur nicht biologisch begründeten Zweigeschlechtlichkeit reduziert. Diese ganze Problematik, warum man und Frau mit der genital fixierten Sexualität, also einer zugerichteten Sexualität, die mit diesen, wie Freud das schön nannte, polymorph-perversen Lustbefriedigungsaspekten nichts mehr oder kaum mehr was gemein hat, all das fällt dann in dieser Erklärung weg. Im Anschluss an solche dekonstruktivistischen Ansätze in der Geschlechterdebatte der 90er Jahre stellt sich also danach die Frage nach ihrem Einfluss und nach ihrer Übertragbarkeit auch auf die psychoanalytische Theoriebildung heute. Zum Glück führt die Frage nach der Relevanz der Theorie für die analytische Situation, also für die Psychoanalyse als Therapie, zu der Erkenntnis, dass die völlige Auflösung der Geschlechtergrenzen nur bei Gedankenexperimenten, nicht jedoch in der realen Therapiesituation betrieben werden kann. Es blieb also die Frage, wie die weibliche Subjektentwicklung am akkuratesten zu fassen wäre, um einen sinnvollen Weg zur Emanzipation zu suchen. Viele Theoretikerinnen geben dabei vor, sich auf dem Boden der psychoanalytischen Erkenntnisse zu bewegen und nur Freuds frauenfeindliche Prämissen bereinigen zu wollen. Dabei bereinigen sie auch oftmals all die unbequemen revolutionären Erkenntnisse Freuds wie die entscheidende Rolle des Unbewussten oder des Lustprinzips, sowie die Entdeckung der infantilen Sexualität. Entsprechend dem feministischen Bild der neuen Frau, des neuen Mädchens, das selbstbewusst auftritt, also neu im Sinne der Zeit der neuen Frauenbewegung, wurden dann von der Psychoanalyse analysierte unbewusste Phänomene, komplexe, verdrängte Gefühle etc. zu bewussten Handlungen umgedeutet. So unterstellte schon die amerikanische Feministin Kate Millett in ihrem Buch Sexus und Herrschaft, Freud beschreibe, was Mädchen irrtümlich glauben. So erwartet, schreibt Millett nach Freud, das kleine Mädchen, dass der Vater sich großzügig erweist und ihr einen Penis gibt. Auch fragt sie, welche Faktoren in ihrem Erfahrungsbereich, in der Gesellschaft und im Sozialisierungsprozess haben das Mädchen dazu veranlasst, sich als ein unterlegenes Wesen anzusehen. Also all diese Verben deuten auf ein bewusstes Vorgehen. Die Mädchen sehen sich als unterlegen an, sie glauben dieses oder jenes, das eben steht im Gegensatz zu den Beschreibungen dieser Prozesse als unbewusst in Freuds Theorie. Die amerikanische Psychoanalytikerin und Soziologin Nancy Shodrow beschreibt dann in ihrem Buch Das Erbe der Mütter auch den Ödipus-Komplex bei Mädchen als etwas Bewusstes. Ich zitiere Nancy Shodrow: Außerdem lösen Mädchen ihren Ödipus-Komplex nicht auf die gleiche Art wie Knaben. Sie verdrängen weder, noch geben sie ihre präödipale und ödipale Liebe zur Mutter und ihre ödipale Liebe zum Vater absolut auf. Während ihres Aufwachsens beschäftigen sich Mädchen also mehr als Knaben mit verinnerlichten Objektbeziehungen. Hier wird also eine Bewusstheit auch des Ödipus-Komplexes signalisiert, die ja auch schon in berühmten Filmbeispielen etwa schön auf die Schaufel genommen wird. Ich weiß nicht, die meisten kennen wahrscheinlich den netten Film Reine Nervensache, wo Billy Crystal dem Mafioso Robert De Niro erklärt, alle seine Probleme haben mit seinen verdrängten Gefühlen für seine Mutter zu tun und erklärt ihm, was der Ödipus-Komplex ist. Robert De Niro darauf: Meine Mutter, haben Sie meine Mutter schon mal gesehen? Jojo lehnt dann aber auch nicht nur das Unbewusste ab, sondern auch die Vorstellung von Sexualtrieben als etwas Schmutziges, Niederes. Und dann kommen immer so Formulierungen wie in solchen Theorien, und dieses solche ist dann immer so ein bisschen schmuddelig abwertend gemeint. In solchen Theorien, so Jojo, werden Menschen, in diesem Fall Frauen, als Anhängsel ihrer Triebe und Geschlechtsteile betrachtet. Und auch die New Yorker Psychoanalytikerin Jessica Benjamin stimmt in diese Verdonnerung Freuds als sexual fixiert ein und wirft ihm Entsubjektivierung der Frau und Mutter vor, weil Freud sie als Liebesobjekte darstelle, während er Männer als Subjekte bezeichne, so die Unterstellung von Benjamin. Und das Spannende ist hier, dass es so wirkt, als würde der Feminismus hier jedes Wissen von der Psychoanalyse überdecken. Benjamin als Psychoanalytikerin müsste eigentlich wissen, dass hier die heutige Bedeutung des Wortes Sexualobjekt im Alltagssprachgebrauch als abwertend und körperfixiert auf die psychoanalytische Bedeutung projiziert wird. Benjamin spricht ja dann vom unglücklichen Aspekt des freudschen Begriffs Objektliebe und sagt, Knaben müssten die Mutter abwerten und sich mit dem Vater verbünden, um sich der Mutter überlegen zu fühlen. Sie, die Mutter, soll bestenfalls ein begehrtes Objekt sein, das er, der Knabe, nicht besitzen darf. Freud hingegen verwendet diesen Begriff Liebesobjekt nicht im Gegensatz zum Subjektbegriff. Objekte sind für Freud auch nicht nur Mütter bzw. Frauen, sondern ebenso natürlich Männer. Auch wird das Sexualobjekt laut Freud keinesfalls abgewertet, sondern überschätzt. Er spricht von der logischen Verblendung und der Urteilsschwäche angesichts der seelischen Leistungen und Vollkommenheiten des Sexualobjekts. Das heißt, man kann dann sozusagen in einer Beziehung von einer Sexualüberschätzung sprechen, im psychoanalytischen Termini, wo man eben dem Partner all seine Fehler nicht nur verzeiht, sondern diese überhaupt nicht wahrnimmt aufgrund der Sexualüberschätzung. Wiederum geht hier vielleicht mit Benjamin der Wunsch durch, Sexualobjekte als etwas Abgewertetes darzustellen. Kontrollverlust und Verwischung der Grenzen zwischen sich selbst und dem anderen werden als den Zielen der modernen Frau widersprechend abgelehnt, was irgendwie zwangsläufig in vielen dieser Schriften zu bewusster oder unbewusster Lustfeindlichkeit zu führen scheint. Auch unsachliche Angriffe auf Freud sind in der feministischen Literatur ebenso gang und gäbe. Lisa Pignanesi und John Forrester zum Beispiel schreiben in Die Frauen Sigmund Freuds, Freuds Interpretationen würden erregten, bedrohlichen Penissen gleichen und er würde seine Überlegungen im Tonfall eines verletzten Liebhabers, eines gescheiterten Verführers anstellen. Auf ähnlichem Niveau findet sich das dann auch bei der Inhaberin des Psychoanalyse-Lehrstuhls in Frankfurt bei Christa Roth-Daxter wieder. Sie schreibt über die Psychoanalyse: An ihrer Wiege steht ein Mann, der seine hysterischen Patientinnen kuriert, indem er ihnen mit Hilfe einer sanften Druckprozedur ihre sogar ihnen selbst verborgenen Geheimnisse entlockte. Geheimnisse, zu denen er so weit wie möglich, original, vorzudringen versuchte, auch gegen den Widerstand seiner Patientinnen. Bei dieser Analyse entspräche also die Rollenverteilung dem gesellschaftlichen Machtgefälle zwischen den Geschlechtern, indem es selbstverständlich war, dass der Mann den Dietrich im Original zur Geschichte der Frau besitzt und damit das Instrumentarium, um diese zu erschließen. Also das heißt, verschiedene Autorinnen ergehen sich in Fantasien über Freuds Überwältigungen seiner Patientinnen. Auch Roth-Daxter vertritt in mehreren Werken die Hypothese, dass die Psychoanalyse dazu da sei, die Frau dem Mann zu unterwerfen, weil bei Freud angeblich das Ich dem Mann und das Es der Frau entspräche. Laut Freud ist die Psychoanalyse ein Werkzeug, welches dem Ich die fortschreitende Eroberung des Es ermöglichen soll. Und damit unterstreicht Freud die Wichtigkeit der Entwicklung einer autonomen, vernunftbegabten, selbstreflexiven Instanz des Ichs. Und Roth-Daxter folgert aber daraus, ich zitiere aus ihrem Werk von 1991, die Psychoanalyse ist ein Werkzeug, welches dem Ich, also dem Mann, die fortschreitende Eroberung des Es, also der Frau, ermöglichen soll. Das heißt, mit dieser Gleichsetzung sollte dann alles klar sein. Ist es aber nicht, weil das wirklich nicht in eins zu setzen ist und sich in den freudschen Werken keinerlei Hinweise darauf finden. Auch die Entdeckung der infantilen Sexualität betrachten viele Kritiker und Kritikerinnen, vor allem Freud, mit idiosynkratischem Misstrauen, mit der abfälligen Bemerkung, bei ihm drehe sich alles nur um Sex. Und das sei einfach ein überholter, veralteter Standpunkt. Andere Beweggründe seien doch mindestens genauso wichtig. Interessanterweise hat aber auch schon Freud selbst diese Abwehr des Unbewussten und die Abwehr der kindlichen Sexualität miteinander verglichen. Ich zitiere also Freud: Ich sehe da eine nicht uninteressante Parallele. Während für die meisten bewusst und psychisch dasselbe ist, waren wir genötigt, eine Erweiterung des Begriffs psychisch vorzunehmen, auf das Unbewusste, und ein psychisches anzunehmen, das nicht bewusst ist. Und ganz ähnlich ist es, wenn die anderen sexuell und genital für identisch erklären, während wir nicht umhin können, ein sexuell gelten zu lassen, das nicht genital ist, nichts mit der Fortpflanzung zu tun hat. Soweit Freud. Die amerikanische Feministin Betty Friedan will dann zum Beispiel die Sexualtriebe durch das Bedürfnis nach Wachstum ersetzen und sagt: Heute sind Biologen, Sozialwissenschaftler und eine ständig wachsende Zahl von Psychoanalytikern in dem Bedürfnis oder dem Impuls, zu menschlicher Reife zu gelangen, ein ebenso primäres und grundlegendes menschliches Bedürfnis wie im Geschlechtstrieb. Die orale und die anale Phase, die Freud in Kategorien der sexuellen Entwicklung beschrieb, werden jetzt als Stadien des menschlichen Reifungsprozesses angesehen. Wenn die Zähne wachsen, kann der Mund sowohl beißen als auch saugen, so Friedan. Auch das Gehirn und die Muskeln entwickeln sich. Das Kind lernt Kontrolle, Beherrschung, erwirbt Verständnis und ein Bedürfnis zu reifen und zu lernen, kann ebenso wie sein sexuelles Bedürfnis im Alter von 5, 25 oder 50 Jahren befriedigt, geleugnet, gehemmt, geweckt oder gefördert werden. Zitat Ende. Das heißt, Frieder entwirft hier die Vorstellung von einem Reifungstrieb. Das Konstatieren eines Bedürfnisses, zu menschlicher Reife zu gelangen, legt wiederum einen bewussten Wunsch des Kindes nahe. Doch bereits Freud schrieb über den sogenannten Wiss-Trieb Folgendes, ich zitiere, um dieselbe Zeit, da das Sexualleben des Kindes seine erste Blüte erreicht, also vom 3. bis zum 5. Jahr, stellen sich bei ihm auch die Anfänge jener Tätigkeit ein, die man dem Wiss- oder Forschertrieb zuschreibt. Der Wiss-Trieb kann weder zu den elementaren Triebkomponenten gerechnet, noch ausschließlich der Sexualität untergeordnet werden. Wir haben aus der Psychoanalyse erfahren, dass der Wiss-Trieb der Kinder unvermutet früh und in unerwartet intensiver Weise von den sexuellen Problemen angezogen, ja vielleicht erst durch sie geweckt wird. Das heißt, diese Wiss-Trieb-Aspekte sind sozusagen als etwas Verwandtes, aber auf keinen Fall Vorgelagertes dem Sexualtrieb von Freud schon diagnostiziert worden. Auf jeden Fall nicht als Primärtrieb. Die New Yorker Psychoanalytikerin Jessica Benjamin hingegen kritisiert dann die Freudsche Entdeckung der infantilen Sexualität gar nicht explizit, sondern schreibt sie vielmehr kommentarlos um, also auch so ein Mechanismus des Umgangs mit diesen unbequemen Elementen. Sie schreibt, in Freuds Rekonstruktion beruhe die erste Beziehung, also des Kindes zur Mutter, auf dem oralen Trieb. Die Beziehung des Babys zur Welt war also nur durch sein Bedürfnis nach Nahrung und Tröstung bestimmt, repräsentiert in der Mutterbrust. Das heißt, sie verwendet wieder diesen freudschen Terminus vom oralen Trieb, verliert aber kein Wort darüber, dass dieser orale Trieb irgendetwas mit Lust oder gar Sexualität zu tun hätte. Und dann hat sie erstmal die Theorie der infantilen Sexualität kommentarlos bereinigt, glaubt sie dann Freuds Theorie durch die banale Feststellung widerlegen zu können, dass eine Trennung von den Eltern die emotionale und soziale Entwicklung des Säuglings schwer beeinträchtige. Naja, natürlich. Dabei hat Freud das aber auch nie bestritten. Er schreibt über die Objektwahl des Kindes, die ersten autoerotischen sexuellen Befriedigungen werden im Anschluss an lebenswichtige, der Selbsterhaltung dienende Funktionen erlebt. Personen, welche mit der Ernährung, Pflege, dem Schutz des Kindes zu tun haben, werden zu den ersten Sexualobjekten. Also natürlich wäre eine Trennung von den Eltern recht katastrophal. Benjamin unterstellt aber Freud nicht nur fälschlicherweise, dass für ihn die Bindung beim Säugling sekundär sei, da vom Verlangen nach oraler Befriedigung abhängig, sondern sie behauptet überdies, dass die Bindung, die die Freudsche Theorie als sekundäres Phänomen behandelt und als abhängig vom Verlangen nach oraler Befriedigung definiert, tatsächlich als eine von solchen Bedürfnissen unabhängige Verhaltensform beobachtet werden kann. Das heißt, immer wieder ist in feministischen Schriften von solchen Bedürfnissen, von solchen Theorien etc. die Rede. Die Lust und der Sexualtrieb werden also mit abfälligen Bemerkungen belegt, was darauf hinausläuft, dass Freud, wie schon angedeutet, von sexuellen Dingen besessen gewesen sei, während man eigentlich andere, und es schwingt immer so mit, sauberere Aspekte betonen müsse. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt einfach einige Theoretikerinnen rausgepickt. Natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber von den Mechanismen her gibt das, glaube ich, ein ziemlich vollständiges Bild der idiosynkratischen Auseinandersetzung. Auf die andere komme ich gleich noch zu sprechen. Und möchte jetzt aber so als Brücke kurz mich selber auch mit der Darstellung der Freudschen Weiblichkeitstheorie hier auseinandersetzen. Denn trotz all dieser ins Leere greifenden Kritik und auch den fehlgeschlagenen Modifikationsversuchen der Freudschen Psychoanalyse darf keineswegs abgestritten werden, dass der Freudschen Weiblichkeitstheorie eine biologistische Setzung zugrunde liegt. Nach einer kurzen Darstellung und Kritik der freudschen Annahmen will ich also fragen, welche Auswirkungen dies auf die Errungenschaften der Psychoanalyse hat und ob die Psychoanalyse dennoch für eine Analyse des Geschlechterverhältnisses nützlich oder vielleicht sogar unabdingbar ist. Die Freudsche Theorie der weiblichen Sexualität beginnt ja mit der Annahme, dass bei der infantilen Entwicklung der Sexualität, also der schon erwähnten oralen, analen, phallischen Phase und dem Ödipuskomplex, dass also diese infantile Sexualität bei Mädchen genauso, also spiegelbildlich, einfach umgekehrt zu der von Knaben verlaufe, so Freud in seinen Frühschriften. Freud beschreibt also die frühkindliche Sexualität des Mädchens als männlich, sprich aktiv. In der phallischen Phase verfolgt der Knabe wie das Mädchen zunächst aktiv seine Triebziele. Das Spielen mit dem phallischen Genital, dem Penis oder der Klitoris, bringe Befriedigung und dann ab einem gewissen individuell unterschiedlichen Zeitpunkt entdecke das Mädchen, dass der Knabe etwas besitzt, was das Mädchen nicht hat, nämlich den Penis. Diese Erkenntnis stellt laut Freud eine narzisstische Kränkung dar. Das Mädchen entwickelt den berühmten Penisneid, aus dem sich zwei folgenschwere Konsequenzen ergeben, laut Freud. Das Mädchen macht die Mutter für seinen Penismangel verantwortlich und verzeiht ihr diese Benachteiligung nicht, sondern gibt ihr die Schuld an der eigenen Minderwertigkeit. Es wendet sich also von der Mutter dem ersten Liebesobjekt ab und taucht in den ödipalen Hafen ein, wie das bei Freud heißt. Das heißt, der Vater wird zum neuen Liebesobjekt. Das ist die erste Konsequenz, diese Abwendung von der Mutter, die Schuld sei. Die zweite Konsequenz des Penisneids, neben diesem Liebesobjektwechsel, ist für Freud die Abwendung von der Klitoris, die verglichen mit dem Phallus des Knaben als minderwertig, unbewusst wahrgenommen wird. Der Vergleich mit den Verhältnissen beim Knaben sagt uns, so Freud, dass die Entwicklung des kleinen Mädchens zum normalen Weib die schwierigere und kompliziertere ist. Während der Knabe immer die Mutter zum Liebesobjekt hat, findet beim Mädchen erstens eine Abkehr von der Mutter zum Vater statt und zweitens gibt es im Gegensatz zum Knaben das erste von ihm entdeckte Genital, die Klitoris, als mangelhaft und minderwertig auf und wendet sich einem zweiten zu, der Vagina. Prinzipiell öffnet diese Entdeckung seiner Kastration, wie Freud schreibt, dem Mädchen drei Entwicklungsrichtungen. Die eine führt zur Sexualhemmung oder zur Neurose, die nächste zur Charakterveränderung im Sinne eines Männlichkeitskomplexes, die letzte endlich zur normalen Weiblichkeit. Durch den Verzicht, so Freud, mit dem so viel besser ausgestatteten Knaben in seiner Selbstliebe gekränkt, verzichtet es auf die masturbatorische Befriedigung an der Klitoris, verwirft seine Liebe zur Mutter und verdrängt dabei nicht selten ein gutes Stück seiner Sexualstrebungen überhaupt. Zitat Ende. Das heißt, wendet sich laut Freud das Mädchen nicht von ihrer klitoralen Sexualität ab, leidet sie an einem Männlichkeitskomplex. Gibt es jedoch ihre klitorale oder die Sexualität überhaupt auf, so wandelt sich das Mädchen folgendermaßen, Zitat wieder Freud, mit dem Aufgeben der klitoridischen Masturbation wird auf dem Weg jedes normalen Mädchens zu ihrer Weiblichkeit auf ein gutes Stück Aktivität verzichtet. Die Passivität hat nun die Oberhand. Die Wendung zum Vater wird vorwiegend mit Hilfe passiver Triebregungen vollzogen. Der Wunsch, mit dem sich das Mädchen an den Vater wendet, ist wohl ursprünglich der Wunsch nach dem Penis. Die weibliche Situation ist aber erst hergestellt, wenn sich der Wunsch nach dem Penis durch den nach dem Kind ersetzt. Ganz besonders aber, wenn das Kind ein Knäblein ist, das den ersehnten Penis mitbringt. Zitat Ende. Erörtern wir also nun die Folgen der weiblichen Entwicklung, wie sie sich für Freud darstellen. Er sieht den Penisneid als Pendant zum Kastrationskomplex des Knaben an. Das Mädchen sieht, dass es im Gegensatz zum Knaben keinen Penis hat und erkennt sich als bereits kastriert an. Das Mädchen kommt also durch den Penismangel in den ödipalen Hafen. Zitat Freud, während der Ödipuskomplex des Knaben am Kastrationskomplex zugrunde geht, wird der des Mädchens durch den Kastrationskomplex gleich Penisneid ermöglicht und eingeleitet. Aufgrund der Erkenntnis von der Minderwertigkeit des eigenen Genitals wendet sich also das Mädchen von der Mutter ab und dem Vater zu. Die Kastrationsangst, die Furcht des Knaben vor der Rache des übermächtigen Rivalen um die Mutter, nämlich des Vaters, ist für Freud das Hauptmotiv für die Überwindung des Ödipuskomplexes beim Knaben. Die Anerkennung der väterlichen Autorität ist also die symbolische Kastration, aus der das Über-Ich entsteht. Da das Mädchen aber seine Kastration bereits vor der ödipalen Phase akzeptierte, hat es keine Angst vor der Kastration durch die Mutter, muss sich also nicht mit ihr identifizieren und hat auch kein Motiv, den Ödipuskomplex zu überwinden. Zitat Freud, die Bildung des Über-Ichs des Mädchens muss unter diesen Verhältnissen leiden. Es kann nicht die Stärke und Unabhängigkeit erreichen, die ihm seine kulturelle Bedeutung verleihen. Frauen haben demnach ein schwächeres Über-Ich als Männer, so Freud. Außerdem sind sie neidischer. Freud schreibt den Neid also qua Geschlecht den Frauen zu. Zitat, auch wenn der Penis Neid auf sein eigentliches Objekt verzichtet hat, hört er nicht auf zu existieren, er lebt in der Charaktereigenschaft der Eifersucht mit leichter Verschiebung fort. Da alle Frauen als Mädchen Penisneid empfinden, sind sie also später zwingend eifersüchtiger als Männer. Frauen sind laut Freud auch in der Folge weniger zur Sublimierung fähig, und zeichnen sich aufgrund ihrer schwierigen Frauwerdung durch psychische Starrheit aus. Soweit die Zusammenfassung der Freud'schen Weiblichkeitstheorie, ganz kurz, ohne auf die Details in den verschiedenen Phasen jetzt wirklich eingehen zu können. Natürlich ergeben sich aus der Darstellung, so wie ich das jetzt kurz angerissen habe, einige, wenn nicht zahlreiche Kritikpunkte. Weiblich zu sein heißt laut Freud also zwingend ein Mangelwesen zu sein. Das weibliche Geschlecht entsteht bei ihm durch die Anerkennung seiner Minderwertigkeit. Die Klitoris wird als unreif, die passive Vagina als natürlich weiblich gesehen. Das heißt, Freud erklärt alle beobachteten Charakteristika der Frau biologistisch aus ihrer narzisstischen Kränkung über den Penismangel. Seine Theorie über die Abwendung von der Klitoris aufgrund ihrer angeblichen Minderwertigkeit bedeutet weiter, dass jede Frau, die klitoral masturbiert, einen Männlichkeitskomplex hat und die Behauptung, die vaginale Sexualität sei die der normalen Frau entsprechende, erwies sich tatsächlich als folgenschwerer Mythos, der auch lange Zeit gebraucht hat, um als solcher akzeptiert zu werden. Des Weiteren folgt aus der Freud'schen Theorie, dass die Passivität der Frau in ihrer Natur liege. Freud schreibt zwar einerseits, die Frau als passiv zu bezeichnen, sei nur ein Zugeständnis an die Konvention und er sei sich des Einflusses der sozialen Ordnung durchaus bewusst, der das Weib gleichfalls in die passive Situation drängt. Also der Einfluss der sozialen Ordnung drängt das Weib in die passive Situation. Doch irgendwie sieht er in der Konvention offenbar nicht den einzigen Grund für seine Behauptung, denn Freud hatte zuvor gewarnt, Weiblichkeit allzu leichtfertig mit Passivität, Männlichkeit mit Aktivität gleichzusetzen, aber schließlich, darauf weist diesmal Jessica Benjamin auf einen wichtigen Punkt hin, schließlich war er aber doch überzeugt, dass der schwierige Weg zur Weiblichkeit im Hinnehmen der Passivität kulminiere. Diese normale weibliche Entwicklung, also jede gelungene Entwicklung, bedeutet für Freud, passiv und feminin masochistisch zu sein. Der feminine Masochismus tritt laut Freud dann unserer Beobachtung als ein Ausdruck des femininen Wesens entgegen und Freud diskutiert das bezeichnenderweise am Beispiel eines Mannes. Man mache nämlich leicht die Entdeckung, dass die masochistischen Fantasien die Person in eine für die Weiblichkeit charakteristische Position versetzen, also kastriert werden, koitiert werden oder gebären bedeuten, so Freud. Das heißt, und hier möchte ich ausnahmsweise Margarete Mitchell nicht zustimmen, was bei der Frau als natürlich angesehen wird, gilt beim Mann als Perversion. soweit die Zusammenfassung dieses, naja, es ist irgendwie Konvention, aber irgendwie doch auch das, wo die normale Frau sich hinentwickeln sollte. Freud wertet zwar Perversionen nicht als etwas zu Verurteilendes, aber Masochismus, den er bei Männern als pervers beschreibt, erachtet er bei den Frauen als natürlich. Das heißt, hier macht Freud eine richtige Beobachtung, nämlich dass die Frauen im Allgemeinen weitaus stärker als Männer zum Masochismus neigten und nach wie vor neigen, muss man eigentlich konstatieren. Allerdings begründet er dieses Phänomen mit der Natur der Frau, also letztlich mit der Tatsache, dass Frauen ohne einen Penis auf die Welt kommen. Was machen wir nun damit? Also ich will jetzt versuchen, trotz der langen Tradition misslungener Kritik, die ich anfangs dargestellt habe, nun eine modifizierte Theorie der Genese der Geschlechter anzureißen. Dazu will ich den frühen Einfluss betonen, den die unterschiedliche Erziehung und das Verhalten der Eltern gegenüber Knaben und Mädchen auf ihr Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit haben. Paradoxerweise finden sich bei all den oben zitierten Kritikerinnen Freuds auch sehr wertvolle Hinweise zu diesem möglichen Weg einer Modifikation. Sie werden jedoch fast zur Gänze von den zitierten idiosynkratischen Momenten überlagert. Mitscherlich betont also zum Beispiel, dass man die Wirkung traditionsbedingter generationenalter Identifikationen und Wertvorstellungen der Eltern, vor allem der Mutter, auf die frühe Entwicklung des Mädchens nicht unterschätzen darf. Bereits in der analen Phase, also sehr, sehr früh, werden dem Jungen im Allgemeinen Aggressionsausbrüche eher erlaubt als dem Mädchen, von dem man schon jetzt erwartet, dass es seine aggressiven Tendenzen einschränkt und zunehmend nach innen wendet. Der Penisneid entsteht hauptsächlich durch Beobachtung der größeren Freiheiten des Knaben. Die infantile Schau- und Zeigelust, bei der der Knabe im Vorteil ist, und der Umstand, dass dem Knaben erlaubt, ja gelehrt werde, beim Urinieren sein Glied anzufassen, was das kleine Mädchen als Onaniererlaubnis deute, all das führe zu einem verständlichen Neid auf den Knaben und seine für das kindliche Erleben bessere genitale Ausstattung, wiederum Mitscherlich, Zitat. Das heißt, Mädchen nehmen die größeren Freiheiten der Knaben wahr, aber bringen sie dann unbewusst mit dem in Zusammenhang, was sie nicht besitzen, dem Penis. Sie beneiden ihre männlichen Geschwister und Spielgenossen tatsächlich, jedoch nicht einfach um den Penis als das bessere Genital willen, sondern weil dieser unbewusst die größeren Freiheiten des Knaben repräsentiert. Das würde dann nahelegen, auch statt diesem Begriff des biologistisch verankerten Penisneids den Begriff des Phallusneids zu verwenden, welcher darauf hindeutet, dass der Penis als Symbol für etwas steht. Kate Millett betont die gesellschaftliche Bedingtheit dieses Penisneids. Die Mädchen seien nämlich von konkreten Beweisen jener männlichen Überlegenheit umgeben und bekommen von überall die Herabwürdigung ihres Geschlechts zu spüren. Aus diesem Grund beneiden die Mädchen die jungen Männer nicht um ihren Penis, sondern um das, was Männlichkeit an gesellschaftlichen Vorteilen bietet. Wir wissen, dass nach wie vor heute sehr oft Mädchen von frühester Kindheit an zu passivem, introvertierten, nicht aggressiven Verhalten erzogen werden. Die passiv-aggressive, also die masochistische, abhängige und leidensbereite Haltung der Frau wird durch diese geschlechtsspezifische Sozialisation begünstigt, die dem Mann nach wie vor Aggression, Selbstbehauptung, Gefühlsabwehr offen zugesteht, der Frau aber unverändert, wenn auch manchmal nur mehr unbewusst, die Rolle der sich anpassenden, gefühlvollen und dienenden zuweist. Bereits bei ersten Individuationsversuchen fällt es manchen Müttern schwerer, auf die altersentsprechenden Trennungswünsche ihrer Töchter einzugehen als auf die ihrer Söhne. Die Sozialisation beginnt, das heißt, traditionelle Rollenvorschriften beeinflussen zunehmend das elterliche Verhalten ihren Kindern gegenüber und formen damit das Triebschicksal, den Umgang des Kindes mit seinen Trieben. Mitscherlich zeigt in weiterer Folge auch, dass es keine männlichen und weiblichen Triebe gäbe, sondern nur anerzogene Unterschiede in der Art, mit ihnen umzugehen. Also dieser Begriff des Triebschicksals wäre hier zentral. Wenn der Penisneid aber erst eine Reaktion auf die ungleiche Erziehung ist, dann muss das Nichtvorhandensein eines Penis bei Mädchen nicht biologisch zwingend zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Denn eben Eltern verhalten sich immer noch tendenziell unbewusst unterschiedlich zu ihren Töchtern und Söhnen, aber es ist ein entscheidender Unterschied festzuhalten, dass die verinnerlichten Rollen auch qualvoll bewusster gemacht und folglich verändert werden können. Das würde ich sagen, ist wirklich ein Unterschied ums Ganze. Eine Modifikation der Freud'schen Theorie über die Weiblichkeit ist also notwendig, weil der Penisneid der Mädchen nicht, wie Freud annahm, eine natürliche, zwangsläufige Neidreaktion sein kann, sondern vielmehr ein unbewusstes Reagieren auf die größeren Freiheiten des Knaben. Gut, das heißt, nach dieser Kritik und einem kurz angerissenen Versuch der Richtung, in die eine Modifikation gehen könnte, will ich jetzt kurz darauf noch eingehen, was das Wichtige und was die zentralen und richtigen Aspekte seiner Analyse der Situation von Frauen sind. Die auch schon vorher zitierte Rodaxa verortet das Problem folgendermaßen: Die weibliche Psyche ist nach wie vor von den Spuren des jahrtausendealten Unterdrückungszusammenhangs gezeichnet, der als internalisierte Struktur auch dort noch weiter wirkt, wo diese Strukturen äußerlich entfallen sind. Auch Adorno geht in eine ähnliche Richtung, ohne es jetzt auf das Geschlechterverhältnis bezogen zu haben. Die reale Erfahrung der Ohnmacht kann nicht zugelassen werden und wird zu einem unbewussten Gefühl sedimentiert. Wertvoll zur Erklärung der Reaktion auf die Triebunterdrückung ist vielmehr als diese Kategorie des femininen Masochismus, die ich vorher dargestellt und ein bisschen lächerlich gemacht habe, ist die Kategorie des moralischen Masochismus, wie er das nennt. Zitat Freud: Die Rückwendung des Sadismus gegen die eigene Person ereignet sich regelmäßig bei der kulturellen Triebunterdrückung, welche einen großen Teil der destruktiven Triebkomponenten der Person von der Verwendung im Leben abhält. Man kann sich vorstellen, dass dieser zurückgetretene Anteil des Destruktionstriebes als eine Steigerung des Masochismus im Ich zu Vorschein kommt, so Freud. Nur so kann man verstehen, dass aus der Triebunterdrückung ein Schuldgefühl resultiert und dass das Gewissen umso strenger und empfindlicher wird, je mehr sich die Person der Aggression gegen andere enthält. Da also, wie vorher dargestellt, bei Mädchen von frühester Kindheit an nach außen hin aggressives Verhalten weniger toleriert wird als bei Knaben, ist auch die Triebunterdrückung größer. Daraus erklärt sich auch der immer noch gehemmtere, von Schuldgefühlen geplagte Umgang mit Sexualität. Freud sagt dazu: Ich hatte oftmals vorher den Eindruck gewonnen, dass das Weib im Allgemeinen die Masturbation schlechter verträgt als der Mann, sich öfter gegen sie sträubt und außerstande ist, sich ihrer zu bedienen. Also einerseits sehen wir hier das unpassend scheinende Vokabular vom Weib, aber wenn wir in der Lage sind, darüber hinwegzusehen, schreibt er 1925 über die Masturbation der Frauen und die wichtige Tatsache, dass Frauen in der Regel immer noch größere Schwierigkeiten als Männer haben, ihre Sexualität frei auszuleben, ohne dass sie dabei Schuldgefühle an den Tag legen würden. Und seine Erkenntnis erweist sich auch als unverzichtbar, dass die häufigen Neurosen bei Frauen aufgrund der rigiden Sexualmoral zustande kommen. Zitat Freud: Die Erfahrung zeigt, dass die Frauen unter den Enttäuschungen der Ehe an schweren und das Leben dauernd trübenden Neurosen erkranken, dass im Gegenteil ein Mädchen recht gesund sein muss, um die Ehe zu vertragen. Das Heilmittel gegen die aus der Ehe entspringende Nervosität wäre vielmehr die eheliche Untreue. Je strenger eine Frau erzogen ist, je ernsthafter sie sich der Kulturanforderung unterworfen hat, desto mehr fürchtet sie aber diesen Ausweg in die Untreue und in Konflikte zwischen ihren Begierden und ihrem Pflichtgefühl sucht sie Zuflucht wiederum in der Neurose. Zitat Ende. Auch machte Freud die Erfahrung, dass Frauen die Möglichkeiten, die ihnen eine Psychoanalyse bietet, tendenziell weniger nutzen können als Männer. Eine Frau um die 30 erschreckt so Freud häufig durch ihre psychische Starrheit und Unveränderlichkeit. Ihre Libido hat eindeutige Position eingenommen und scheint unfähig, sie gegen andere zu verlassen. Wege zu weiterer Entwicklung ergeben sich nicht. Es ist, als hätte die schwierige Entwicklung zur Weiblichkeit die Möglichkeiten der Person erschöpft. Zitat Ende. Diese weiter bestehenden typisch weiblichen Psychopathologien, zum Beispiel Bulimie und Anorexie, die es natürlich auch bei Männern gibt, aber keineswegs vergleichbar mit der Prozentzahl bei Frauen, lassen darauf schließen, dass die inneren Konflikte um Individualität und Rollenkonformität, um Unabhängigkeit und Partnerschaft bzw. Mutterschaft bei Mädchen und Frauen keineswegs überwunden sind. Freuds Theorie der Weiblichkeit bleibt in diesem Punkt von Bedeutung, wenn es darum geht, typisch weibliche psychische Konflikte aufzuspüren, Begriffe dafür zu finden, denn ohne unbewusstes Verdrängung und Masochismus, narzisstische Kränkung geht es nicht, können wir diese nicht reflektieren. Die deutsche Feministin Lena Lindhof fasst Kritik und Erkenntnisgewinn folgendermaßen zusammen. Ich zitiere: Indem Freud den zensierenden Einfluss der sozialen Ordnung auf die kindliche Entwicklung beschreibt, eröffnet er die Möglichkeit einer Infragestellung der bestehenden Formen von Subjektivität und Sexualität, die sich im Zuge dieser Entwicklung herausbilden. Freud selbst zieht diese Konsequenzen nicht. Er macht zwar die Genese des Subjekts sichtbar, aber er stellt diesen Prozess als notwendigen dar. Die patriarchalische Ordnung der Familie und Gesellschaft ist für ihn unhintergehbar. Freud macht damit zur wissenschaftlich fundierten Wahrheit, was in der patriarchalischen Kultur durchaus Wirklichkeit ist oder zumindest sein kann, so Lindhof. Das heißt, hier sehen wir auch eine Parallele zu seinen sonstigen gesellschaftskritischen Ausführungen, wo Freud die Zurichtung des Individuums sehr treffend beschreibt, aber dann einfach nicht als ein historisch gewordenes aufgrund des geltenden Realitätsprinzips, aufgrund der geltenden Herrschaftsformen erkennt, sondern als etwas nicht Abschaffbares postuliert. Vor diesem Hintergrund muss auch Freuds biologistische Annahme, Frauen würden aufgrund des Penisneids bloß ein schwaches Über-Ich ausbilden können, modifiziert werden. Für Freud spielt die Kastrationsangst bei der Über-Ich-Bildung des Knaben ja eine zentrale Rolle. Das Nichtvorhandensein der Kastrationsangst bei Mädchen, da sie in Anbetracht des männlichen Genitals ihre Kastration, wie schon gesagt, als bereits vollzogen anerkennen, lässt hingegen in der Freudschen Erklärung dann eigentlich das wirkliche Motiv für die Über-Ich-Bildung bei Mädchen vermissen. Eine modifizierte Erklärung der Entstehung des weiblichen Über-Ichs könnte dann folgendermaßen lauten. Da Mädchen ihren Müttern unbewusst die Schuld dafür zuschreiben, dass sie nicht so mächtig wie die Knaben gemacht haben, und da die Mütter auf die Trennungswünsche der Knaben unwillig reagieren, weil sie unbewusst an den Mädchen stärker festhalten als an den Knaben, wenden sich Mädchen von ihren Müttern ab und suchen in Vätern ihre neuen Liebesobjekte. Damit beginnt die ödipale Phase. Dann kann man aber fragen, ob die Über-Ich-Bildung bei Knaben und Mädchen nicht doch viel ähnlicher verläuft, als Freud annahm. Beide lieben, wenn der positive Ödipus-Komplex dominiert, und das tut er laut Freud zwar in der Mehrzahl der Fälle, aber in vielen Fällen ist auch eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung im Ödipus-Komplex möglich. Wenn also der positive Ödipus-Komplex dominiert, dann lieben beide den andersgeschlechtlichen Elternteil, fürchten den gleichgeschlechtlichen und werden von diesem in ihrer sexuellen Erfüllung gehindert. Durch die Bedrohung, die Übermacht des Konkurrenten oder der Konkurrentin werden also beide Kinder gezwungen, die Autorität der Mutter oder des Vaters aus Selbstschutz zu verinnerlichen und sich mit ihr oder ihm zu identifizieren. Falls es also so etwas wie ein schwächeres Über-Ich bei Frauen gibt, entsteht es aus der Identifizierung mit der schwächeren, aber gesellschaftlich bedingten und somit veränderbaren Autorität der Mutter. In unserer Gesellschaft ist aber die Macht der Väter als anerkannte Autoritäten gegenüber der Zeit, in der Freud theoretisch wirkte, deutlich geschwächt. Die Untergrabung der familiären Position des autoritären Vaters thematisierte bereits die kritische Theorie. Adorno betonte ja, die Menschen sind nicht so autoritätsgebunden, wie noch vor 30 Jahren zu unterstellen war, aus der Identifikation mit der Vater-Imago heraus. Zitat Ende. Und Marcuse streicht dann als Grund für diese Veränderung der Bedeutung des Vaters besonders zwei gesellschaftliche Tendenzen hervor. Erstens, das klassische psychoanalytische Modell, nach dem der Vater und die vom Vater beherrschte Familie die Agentur psychischer Vergesellschaftung war, wird dadurch entwertet, dass die Gesellschaft, das entstandene Ich, unmittelbar durch Massenmedien, Schul- und Sportgruppen, Banden von Jugendlichen und so weiter dirigiert. Und zweitens, dieser Verfall der Rolle des Vaters folgt dem Rückgang des privaten und des Familienunternehmens. Der Sohn wird immer unabhängiger vom Vater. Die gesellschaftlich notwendigen Zwänge werden nicht mehr erlernt und verinnerlicht in dem langen Kampf mit dem Vater. Das Ich-Ideal, also der frühe Begriff für das Über-Ich, wird vielmehr dazu gebracht, auf das Ich direkt und von außen einzuwirken, ehe noch das Ich tatsächlich sich als das persönliche und relativ autonome Subjekt der Vermittlung zwischen eigenem Selbst und den anderen herausgebildet hat. Was heißt das? Das Individuum, das einst als Instanz gesehen wurde, die sowohl Unterdrückung als auch Freiheit verinnerlicht, wird durch diese Vergesellschaftung der Vaterrolle der befreienden Aspekte beraubt. Die Familie ist nicht mehr die primäre Agentur der Sozialisierung. Die Determination in der Familie ist vielmehr eine negative, so Marcuse. Das Kind lernt, dass nicht der Vater, sondern die Spielgefährten, die Nachbarn, der Anführer der Bande, der Sport, die Leinwand, die Autoritäten, der angemessenes Verhalten sind. Aber wichtig dabei ist zu betonen, dass diese väterliche Identität dabei nur in dem Sinne schwindet, als der Vater nicht mehr maßgeblicher Vertreter der Gesellschaft ist. Seine reelle Gewalt über das Kind bleibt dennoch bestehen. So wird das Über-Ich nicht im Konflikt mit der väterlichen Sachautorität konstituiert, die auch das Ich stärkt, sondern von der Gesellschaft stärker aufgepfropft, bevor sich ein relativ autonomes Ich herausbilden kann. Laut Adorno, Autorität geht von den Vaterfiguren auf Kollektive, den Big Brother, über. Vielleicht ist das bekannt unter dem Begriff der zunehmend vaterlosen Gesellschaft und so weiter. Wenn wir das jetzt auf das Geschlechterverhältnis zurückbeziehen, und das ist mein allerletzter Punkt, für das Geschlechterverhältnis heißt das also, diese Entwicklung zu einer vaterlosen Gesellschaft durch das Abhandenkommen einer Sachautorität führt zu einer zunehmenden Ich-Schwäche. Nach der Verinnerlichung einer rigiden Autorität im Über-Ich, keiner Sachautorität, sondern einer bloß als unverstanden aggressiv auftretenden Autorität im Über-Ich, fehlt dann in großen Teilen die Möglichkeit zu einer idealisierterweise geschützten Ausbildung eines einigermaßen starken Ichs. Gleichzeitig aber gleichen sich dann die äußeren Autoritäten von Mädchen und Knaben an. Dadurch steigen die Chancen, dass Mädchen nicht die meist noch schwächere mütterliche Autorität verinnerlichen, sondern ebenso wie Knaben sehr früh diesem Einfluss gesellschaftlicher Autoritäten ausgesetzt sind. Mit all den Vor- und Nachteilen dieser zunehmenden Ich-Schwäche, die das mit sich bringt. Wer noch Zweifel daran hegt, dass der auf ungeteilte Freiheit zielende Anspruch der Frauen- und homosexuellen Bewegung unter den Vorzeichen von Gender und Queerness zugunsten einer identitären Klicken- und Blockwartpolitik preisgegeben wird, die im Namen von Definitionsmacht und Heteronormativitätskritik den an sich und der Welt verrückt gewordenen Restsubjekten erlaubt, ihren Voluntarismus mit dem guten Gewissen moralisch Größenwahnsinniger auszuleben, der sollte ein paar Stunden mit der Lektüre des Blogs Mädchenmannschaft verbringen, wo die Jure mündige Menschen sich kokett zu Minderjährigen erklären, um eine Mannschaft, also einen Block sozialkompatibel Regredierter zu bilden. Da ist der sadistische Kindertraum, die Welt möge sich in ein Produkt des eigenen Willens verwandeln, fast schon Wirklichkeit geworden. Stößt man trotzdem noch auf Zuckungen der Restempirie, die aufdringlich daran erinnern, dass die Gesellschaft nicht in Konstruktionen aufgeht, wird das residuale Leben im empfindsamen Befehlston gebeten, den minoritär vor sich hin wesenden Menschenhülsen bitte nicht allzu vital auf den Leib zu rücken. Zwar ist man noch nicht so weit wie in den islamischen Ländern, wo im Namen kulturellen Respekts verhängte Kuss- und sonstige Berührungsverbote das öffentliche Leben regulieren, doch weiß der sensibilisierte, erfolgreich hirngewaschene Normativitätskritiker zumindest schon, dass Vertreter einer Mehrheit einander nicht einfach spontan um den Hals fallen dürfen, weil jede Spontaneität eine Performance und jede Zärtlichkeit, sofern sie nicht von genderpolitisch unter Artenschutz gestellten Clans ausgeübt wird, ein Gewaltakt ist. So schreibt eine Anna Sara in einem Beitrag über Critical Hitness, der das schöne Lied der Lassie Singers von der Pärchenlüge auf den Hund bringt: Wenn ich in der Öffentlichkeit meinen Boyfriend küsse, führe ich damit anderen Menschen demonstrativ vor Augen, was ihnen versagt bleibt. Zum Beispiel jenen, die einander jetzt auch gern küssen würden, es aber nicht tun, um Sanktionen zu vermeiden. Darauf Rücksicht zu nehmen, fände ich als Argument für einen sensiblen Umgang mit der eigenen Paarsituation eigentlich schon ausreichend. Ob ich will oder nicht, durch meine Hetero-Pärchen-Performance demonstriere ich nicht nur den Normalzustand und erinnere schmerzhaft an ihn, ich stelle ihn auch aktiv her und reproduziere ihn. Heteronormativität ist keine Einbahnstraße. Weil hetero normal ist, stelle ich mein Hetendasein unhinterfragt zur Schau und ermutige andere, dies auch zu tun. Ich trage aktiv dazu bei, ein Klima aufrechtzuerhalten, einen Raum zu schaffen, in welchem lesbische, schwule, queere Zärtlichkeit deutlich als Abweichung sicht- und fühlbar ist. Dass es keine schwule, queere, lesbische und heterosexuelle Zärtlichkeit, sondern nur Zärtlichkeit verschiedenster Formen zwischen verschiedensten Menschen gibt, dass die Kussoffensiven, mit denen Schwule und Lesben in den 60er und 70er Jahren ihr Recht auf freie Liebe öffentlich einklagten, nicht darauf zielten, irgendwelchen als Heten diffamierten Agenten der Mehrheitsgesellschaft etwas streitig zu machen, sondern für sich zu fordern, was man anderen gönnt, dass die Frauen- und die homosexuellen Bewegung jener Jahre also im besten Sinne universalistisch waren, dass es ihren Protagonisten um individuelle Freiheit statt um kulturellen Klimawandel ging und dass sie bei ihren Performances zuerst an sich selbst statt daran dachten, was sie durch ihre Handlungen demonstrieren oder aufrechterhalten mögen. Dass sie die überfällige Verwirklichung von Glück und Lust statt deren minoritätengerechte Regulierung wollten. Von all dem scheint Anna Sara nie auch nur gehört zu haben. Doch weil Schwachsinn und Redseligkeit seit jeher proportional zueinander sind, ergeben die Kommentare zu Anna Saras Meinungsausstoß, wie meist auf diesem Blog, ein buchdickes Kompendium diskursdeutscher Empfindsamkeit. Es ist ein total schönes Gefühl zu sehen, dass es Heten gibt, die sich damit mit ihrem Privileg so schön und tiefgehend auseinandersetzen, schreibt ein René und bedankt sich für den Denkstoff. Da wünsche ich mir doch nur, meine Hetenfreundinnen würden das lesen. Träum. Und Katze plaudert sogar offen aus, dass der zerqueerte Feminismus unter dem Alibi von Respekt und Sensibilität die hässlichsten Wünsche autoritärer Pädagoginnen von Anno dazumal erfüllt. Eine Lehrerin hatte zu uns damals in der 7. Klasse mal gesagt, wir sollen doch bitte nicht auf dem Schulhof rumknutschen, das könnte Menschen verletzen, die gerade Liebeskummer oder ähnliches haben. Damals haben wir über sie gelacht, heute kann ich es sehr gut nachvollziehen. Auch wenn man vielleicht nicht direkt weiß, wie man es konkret in die Tat umsetzen soll, so finde ich, allein schon der Schritt des Reflektierens, Hinterfragens und darüber Nachdenkens ein sehr wichtiger. Privilegien sollten immer hinterfragt werden. Dass in der vernunftverhafteten Normsprache ein Privileg einen illegitimen Vorteil bezeichnet, der einer dadurch über eine Mehrheit sich erhebenden Minderheit zukommt, und dass es bei dem wichtigtuerisch sogenannten Hinterfragen von Privilegien, das die Queer-Community betreibt, im Gegenteil darum geht, von einer Mehrheit gepflegte Verhaltensweisen im Namen von Sonderrechten zu sanktionieren, also für das eigene, zum lebensnotwendigen Identitätsmerkmal hypostasierte Minderheitendasein Privilegien zu schaffen, um der heteronormativen Mehrheit im Namen minoritärer Empfindlichkeiten allerlei Verhaltensmaßregeln aufzwingen zu dürfen, das sind schon fast Petitessen angesichts der Mischung aus Idiotie und Dreistigkeit, mit der sich geschlechterpolitisch progressiv dünkende Menschen ihr neu erwachtes Verständnis für die Sexualfeindlichkeit der Großelterngeneration bekunden. Auch Anna Sarah schreibt im queer abgedateten Tonfall der eigenen Oma: Nicht alle freuen sich darüber, wenn sie Zeuginnen von Liebesbekundungen werden. Höflichkeit, Freundlichkeit, gegenseitige Aufmerksamkeit und ja, eben Rücksichtnahme, das sind für mich Faktoren, die ein angenehmes soziales Klima ausmachen. Jederzeit und überall meinen erotischen Impulsen nachgehen zu können und ungefragt anderer Leute Intimitäten beizuwohnen hingegen nicht. Turtelnde Pärchen haben keinen Default-Anspruch auf Bewunderung, Mitfreude oder anderweitige Anerkennung. Weil man angesichts der Lieblosigkeit, Herzenskälte und Borniertheit der meisten Mitmenschen mit kaum jemandem mehr turteln, Händchen halten, Küsse austauschen oder gar schlafen möchte, neidet man den paar übrig gebliebenen Heten, respektive Cis-Männern und Frauen, als welche hier alle fungieren, die ihre sexuelle Orientierung nicht als restlos politisiertes, bis ins Letzte durchkalkuliertes Ritual, sondern auch in der Öffentlichkeit als Privatsache praktizieren, neidet man ihnen noch ihre kärgliche Lust und spricht ihnen wie der geifernde Schaffner dem Schwarzfahrer das Recht auf Mitfreude ab. Die Frage, ob die, sei es pikierte oder freudige Anteilnahme ihrer Umgebung, den glücklich Verliebten nicht vielleicht egal ist, weil sie ihr Genügen daran finden, sich aneinander zu freuen, stellt sich den queeren Ordnungshütern überhaupt nicht mehr. Bezieht das Lied der Lassie Singers von der Pärchenlüge seinen ermutigenden Impuls aus der Abscheu angesichts der belästigenden Allgegenwart von Leuten, die ihr Pärchentum tatsächlich performen, nämlich als jeder substanziellen Intimität entleertes Rollenmuster ihrer Umgebung lediglich vorführen und vor lauter ostentativem Auf-Liebe-Machen das Lieben längst verlernt haben, so verschafft sich im queeren Pärchenhass das Ressentiment gegen die glückliche Verlorenheit Ausdruck, in der die Liebe ihren performativen Aspekt, die Male schlechter Vergesellschaftung, die ihren Bekundungen anhaften, für Augenblicke hinter sich lässt. Die so verstandene queere Gesellschaft respektiert Liebe, die im Jargon von Kommunikationsmanagern nur noch Pärchensituation genannt wird, lediglich, insofern sie restlos in der eigenen Performance aufgeht und sich dessen, was sie demonstriert, aufrecht erhält oder unterläuft, permanent bewusst bleibt, sich also zum bloßen Moment des gesellschaftlichen Prozesses erniedrigt und jede Erinnerung an dessen Transzendenz als Romantizismus diffamiert. Während die kleinbürgerliche Prüderie das transzendierende Moment des Sexus in der Mahnung, ihn nicht allzu deutlich zur Schau zu stellen, zumindest negativ festhält, zielt die nachbürgerliche Prüderie darauf, alle noch vorhandene Restlust in die Affirmation der totalisierten Lustlosigkeit zu verwandeln, die ohnehin Status quo ist. Deshalb können Queere, obwohl sie Homosexuelle als Minorität politisch mitzuschleppen suchen, auch mit schwulem und lesbischem Begehren letztlich nichts anfangen, einfach weil es überhaupt noch ein spezifisches, an spezifische Objekte sich heftendes Begehren ist. Die einer solchen queeren Gesellschaft entsprechende erotische Kultur wird vielmehr von Leuten gelebt, die sich mittlerweile Asexuelle nennen und seit 2001 in der vom US-Amerikaner David Jay gegründeten Internetplattform Aven zusammengefunden haben. Gemäß der als Definitionsmacht kodifizierten Regel, dass jeder Wahn respektiert werden muss, solange die von ihm Befallenen an ihn glauben, ist man der Definition von Aven zufolge asexuell, wenn man sich selbst so sieht. Natürlich sind die Asexuellen, wie jeder postmoderne Clan, total plural. Für manche ist Erregung ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang, obwohl er nicht mit der Suche nach einem Sexualpartner verbunden ist. Für andere ist Erregung lediglich ein Ärgernis. Manche masturbieren ab und zu, haben aber kein Verlangen nach Geschlechtsverkehr mit einem Partner. Andere empfinden wenig oder keine Erregung, heißt es auf Aven. Den Asexuellen gemeinsam sei, dass ihr Bedürfnis, mit anderen Menschen sexuell zu interagieren, stark reduziert ist und sie auf die Suche nach Ursachen dieser Bedürfnisreduktion verzichten, weil in der Ursachenforschung die Selbstpathologisierung lauert. Letztere Bestimmungen finden sich im Gender-Wiki-Eintrag zum Wort Asexualität, in dem auch klargestellt wird, dass Asexualität im Gegensatz zur Askese, aber auch zu Sexualekel, Sexualangst und simpler von Zufall erzwungener Einsamkeit nicht die Abwehr, Unterdrückung oder notwendige Sublimierung eines als vorhanden anerkannten sexuellen Begehrens, sondern die sture Bejahung von dessen vermeintlicher Abwesenheit meint. Zu dieser Abwesenheit von Sexualität aber können sich die Asexuellen nur deshalb so identitätsheischend wie erfolgreich bekennen, weil, was die Psychoanalyse mit Trieb, Libido und Unbewusstem auf den Begriff zu bringen sucht, sich kaum jemand mehr an der eigenen verkümmerten Erfahrung zu konkretisieren vermag. Deshalb loben die Gender-Ideologen die Asexuellen dafür, dass sie einen queeren Akt begehen. Welchen Fortschritt dieser Akt in der Naturgeschichte der Sexualität bedeutet und welche erotischen Umgangsformen künftig zu erwarten sind, beschreibt der Wiki-Eintrag in dankenswerter Deutlichkeit. Noch bis vor einigen Jahren war der Begriff asexuell fast ausschließlich in Bezug auf Organismen in Gebrauch, die sich durch Zellteilung und nicht durch Kreuzung zweier Erbanlagen vermehren. Als bekanntestes Beispiel hierfür galt die Amöbe. Wer angesichts dessen glaubt, Monty Python seien als Hackergruppe auferstanden, kann sich unter der Überschrift Asexualität scheint nicht zu existieren bei der leider definitiv ungehackten Mädchenmannschaft unsere Gastautorin Theresia versucht, heteronormative Diskurse zu durchbrechen, eines Schlimmeren belehren lassen. Dort sinniert Theresia im puritanischen, selbstfinderisch vergrübelten Stil der gegenderten Pärchenskeptiker. Kommerzialisierter, pornofizierter Sex begegnet uns überall und ständig. Sexuelles Begehren wird überall produziert. Es gibt jedoch ein großes Problem, dem nicht nur ich immer wieder gegenüberstehe. Nämlich Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht begehre. Die mir zwar nicht wehtun und in mir auch keinen Ekel auslösen, aber die sich dennoch nicht richtig anfühlen. Nämlich die Frage, wie kann ein asexueller Mensch eine ernsthafte Zweierbeziehung, falls erwünscht, eingehen, wenn der Mensch, zu dem diese Hingezogenheit existiert, durchaus sexuelles Verlangen hat, also sexually driven ist? Wenn die Asexualität genauso unstatisch ist wie vieles im Leben. Immer wieder aufkeimende Fragen, ob das selbst vielleicht doch eher krank ist oder komisch, oder eigenartig ist, oder ob es Gründe gibt. Musik. dass auch dieser Hirnschrott von den LeserInnen begeistert aufbereitet wird. Ich versuche selbst seit kurzer Zeit, meine Sexualität mit mir auszuhandeln. Ich beschäftige mich seit etwa 3 Jahren mit Asexualität und Aromantik, vor allem in queer-feministischen Kontexten. Ist kein Anlass für Gelächter, sondern für Grauen vor der Zukunft. Menschen, denen die Begierde, die zwar ihre ist, als somatischer Impuls aber auch über ihre Subjektivität hinausweist, zu einer ihnen verdinglicht gegenüberstehenden Hingezogenheit gerinnt, die man je nach Selbstdefinition empfinden kann oder nicht. Menschen, die eben weil sie zum freien Objektbezug, zur Reflexion einer am besonderen Gegenstand gemachten Erfahrung nicht in der Lage sind, andere Menschen, Gedanken, Gesten und Worte nicht in ihrer Objektivität und Unverfügbarkeit, sondern nur als Stimuli wahrnehmen können, die sich richtig oder falsch anfühlen. Solche Menschen, deren Babysprech den Grad ihrer Individuation angemessen spiegelt, haben sich tatsächlich freiwillig längst zu Einzellern gemacht, die mit anderen Lebewesen allenfalls interagieren können, denen sonst aber humanoide Eigenschaften wie Empathie, Mitleid, Trauer, Fähigkeit zum Glück und zur Wahrheit abhanden gekommen sind. Ein Verrat an allen Emanzipationsbewegungen ist das nicht nur, weil das qua Definitionsmacht zur Selbstidentität hypostasierte So-Sein der Einzelnen, deren Leben in all seiner Kläglichkeit und Schönheit geworden ist und sich auch ändern kann, zum Bannspruch über das Individuum wird. Ein Verrat ist es auch, weil die Traurigkeit und Beschränktheit aller Sexualität heute, die unfreiwillige Einsamkeit ungezählter Menschen und die Liebesunfähigkeit der meisten, die das als Asexualität affirmierte Phänomen erst hervorgebracht haben, zur unhintergehbaren Voraussetzung des Lebens erklärt werden, das endlich nicht mehr unstatisch sein, sondern mit dem Nichts identisch werden soll. Sex, meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich weiß nicht, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich ein Tier. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Weder obszön noch abstinent. Im Fumanisch noch Kontinent, weder Sadomaso noch Onanist, noch voyeuristisch noch Fetischist. Ich bin keine, die sie sofort hinlegt, und auch keine, die gleich wieder aufsteht. Dennoch muss ich zugeben, mein Sexleben ist schwer zu beschreiben. Sie hat einen Komplex mit dem Sex. Ganz genau, 4 Beiträge haben wir heute gehört hier bei Sachzwang FM. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Die grassierende sexuelle Konterrevolution illustriert und beleuchtet hat. Da war zuerst ein Text von Magnus Klaue mit dem Titel Der diskrete Charme der Onanie. Dort ging es um den französischen Yeye-Pop der 60er Jahre. Danach hörten wir von Ulrike Haider Auszüge aus dem Buch Vögeln ist schön, die Sexrevolte von 1968 und was von ihr bleibt. Gefolgt von einem längeren Vortrag von Liliana Radonitsch über Sigmund Freud und seine feministischen Kritikerinnen. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Und zum Schluss nochmal Magnus Klaue. Das gelebte Nichts. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Ich habe einen Komplex dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Sachzwang FM. Ich habe einen Komplex mit dem Sex. Meine Libido ist ein Fiasko.